Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Herzlich willkommen am Welt-Halloween-Tag. Heute ist einfach, was für ein Feiertag ist. Das ist einfach, ja. Sonst ist nichts weiter los. Kein Reformationstag oder so. Würde ja Nee, niemand nee. auf die Idee kommen, dem Sag komischen nur Luther Hello. da einen Feiertag zu schenken, dem doofen Hetzer. Hallo an alle Wiener, ne, an dieser Stelle, die An die zuhören. Messdiener oder was? Ja, und ganz wichtig am heutigen Halloween-Tag ist, ne, Mumie ist nur, wenn es der Altägypter macht, ja? Lernt das endlich mal. Was ist mit den Mumien in Peru? Nee, das ist nur, wenn der Altägypter das macht. Oh je. Ansonsten ist es nur Zufall. Ja, also dieses Jahr sind die ganzen Diskussionen über Kostüme und Cultural Appropriation total an mir vorbeigegangen. Habe ich das einfach nur nicht mitbekommen oder hat sich das endlich mal erledigt tatsächlich? Stimmt, ich habe gar nicht so viel gesehen dazu. Fast nichts. Ein Tweet oder so, aber der war eher so in die andere Richtung. Wir tragen doch alle mittlerweile Masken, also fällt es nicht auf. Ja. Jemand im Chat sagt, heute sei auch Tag der Zauberei. Ja, genau, der Moin. Tag der Magie, weltweiter Tag der Magie auch. Da kommen wir heute auch noch zu, Aber hab das ich zählt zu Halloween mir dazu. flüstern lassen. Da würde ich sagen, das machen wir zusammen als einen Tag. Wunderbar. Welches Monster ist eigentlich am privilegiertesten? Der White Zombie. Ja, der Old White Zombie. Denke ich. Okay. Oder ich meine, Vampire sind auch meistens weiß, bis auf Blackula. Ja, aber die dürfen nicht bei Und Sonnenlicht diesen rumlaufen. unsäglichen Eddie Murphy-Film, stimmt. Ist ja nicht so privilegiert. Ja, Skelette Naja. sind ein bisschen langweilig, die können nichts essen und nichts trinken, das ist auch doof. Aber sind auch weiß. Ja. Ich finde ja Halloween scheiße, ist da eigentlich nur eine große Show für die Süßwarenindustrie. Habe ich Ja, es das ist halt Gefühl. relativ ähnlich wie Sankt Martinstag. So für die Kiddies, ne? An St. Martin geht man aber nicht rum und bettelt um irgendwelche Sachen, sondern man lernt, dass Man man gibt mit seiner teilen Laterne. sollte. Ja, man lernt aber auch, St. Martin hat ja eine Moral. Also Halloween könnte man sagen, ist so ein Battle Royale, ne? Tja, der Abend vor Allerheiligen, All Hallows Eve. Aber gut, genug gegruselt. Jetzt kommen die letzte, Das ist obwohl ein netter ich habe, glaube ich, zu früh Versprecher. gesprochen. Ja, die Aphelia, die gute. Ja, sie sagt, Leute, die in Anführungsstrichen Menschen mit anderer Meinung, Anführungsstriche oben sagen und Faschismus meinen, sind Teil des Problems. Sie haben vergessen, dass unsere Demokratie nicht nur auf Vielfalt, sondern auch auf Antifaschismus gegründet wurde. Wir müssen nicht alles Mögliche tolerieren. Oder wir müssen alles Mögliche tolerieren, aber nicht Faschismus. Faschismus hat als einziges Ziel, sich auszubreiten und den Rest der Vielfalt zu fresseln. Das ist buchstäblich alles, was er will. Ja. Und wenn man sich dann vor Augen führt, was diese Leute alles meinen, was alles in den Faschismus führt, nämlich so ziemlich alles, weil ist ja so, ne? Also alle Alles, Wege führen in den genau. Faschismus und deswegen darf man auch Alles nichts außer tolerieren. Kulturmarxismus natürlich, ne? Das stimmt, ja. Gramsci natürlich nicht, aber alles andere auf jeden Fall. Und diese Woke-Geschichte hat auch keinesfalls das Ziel, sich auszubreiten und den Rest der Vielfalt zu fressen. Keinesfalls. Die ist ja Vielfalt in sich. Deswegen kann die Ideologie ja so viele Ideologien platt machen, wie sie will. Sie ist ja immer noch vielfältig. Ist das nicht wunderbar? Wir sind echt im Kafka-Endstadium dieser Diskussion angekommen. Die Vielfalt ist in uns, die Vielfalt ist um uns herum. Ja, sie verbindet alles, ein Kraftfeld, das Niemand Universum hat die Absicht, zusammenhält. Faschismus zu tolerieren. Ja, vor allem diese Es geht um Religionssache, Unterstellung, ne? die Unterstellung auch im ersten Tweet wieder, wenn jemand sagt, Andersdenkende oder was war das hier, Menschen mit anderer Meinung. Und Faschismus meinen, diese verschissene Unterstellung von ihrem Hügel aus schon wieder so. Ah ja, da hinten sehe ich eine Familie, Faschismus, Keimzelle, weiß ich ja. Ach Mann. Würde sie dann auch zu einer Bibliothek gehen und sagen, ihr habt da meinen Kampf drin stehen und ihr sagt auch hier, das ist ein Mensch mit einer anderen Meinung so, das ist aber hier Faschismus, eine Bibliothek, das ist voll die Keimzelle des Faschismus hier. Ja, an sich ist doch kein Wort illegal, nur weil das Wort anders aussieht. Ja, also bitte. Ja, das, aber ich finde am schlimmsten diese Unterstellung, der Faschismus der Mitte, der schwingt hier schon wieder so mit. Und eine andere Meinung darf man nicht haben, weil andere Meinungen sind direkt verdächtig. Ne? Oder das, oder, also sie meint ja, es wird ja als Euphemismus genutzt, man will das Unsägliche gar nicht aussprechen, was man der anderen quasi auf den Kopf zuschreibt und übertreibt direkt. Also aus Höflichkeit, oder wie? Ja, die Menschen mit anderer Meinung. In ihren schnittigen Uniformen damals während des Zweiten Weltkriegs oder was? Also gut. Ironischerweise ist eben dieses Menschen mit anderer Meinung so, die sind das Problem, ja, ist im Endeffekt genauso, im Endeffekt Faschismus, also kommt. Ja, und da ist gleich die nächste Vertreterin dieser Generation. Wir müssen gar nichts Stoppen. aushalten, könnten die Biografien von den Leuten da alle heißen. Noch besser wäre, wir halten gar nichts aus, weil das wäre ehrlicher. Das ist so, wie kann man so einen Artikel in der Demokratie schreiben? Wir müssen gar nichts aushalten. Was soll der Unsinn? Wie soll denn Demokratie funktionieren, wenn die nichts aushalten, uns diktieren, wie unsere Kulturlandschaft auszusehen hat, wie unsere Gesellschaft auszusehen hat? Das ist doch völlig irrsinnig, Margarete. Ja, vor allem, das kommt ja auch von Leuten, die auf der anderen Seite das ja niemals durchgehen lassen. Also, wenn du irgendwie sagst, oder wenn irgendwelche Leute mit irgendwelchen Kriminalitätsstatistiken ankommen oder so und irgendwie Einwanderung problematisieren, dann heißt es ja auch so, das geht ja nicht, weil, ja, du sagst ja damit irgendwie, dass das ein Problem darstellt. Und da muss man halt mit klarkommen, so. Oder was sie auch immer meinen, Widersprüche, so Widersprüche muss man aushalten. Ne? Nur weil wir Ja. gleichzeitig irgendwie sagen, alles ist prima und gleichzeitig sagen, alles ist furchtbar, das muss man halt aushalten. Und tralala. An der Stelle Ich. möchte ich kurz einwenden, schaut euch mal, liebe Zuschauer, die Definition vom Bundesverfassungsgericht an zu Meinungsfreiheit. Da ist nämlich drin, unter anderem, dass der Staat halt zwar auf Werteloyalität baut, dass du dich an Meinungsfreiheit hältst, so nach Regeln d'accord gehst, aber diese nicht erzwingt. Und die Definition selbst ist ein ziemlich interessantes Ding. Die Leute hier, die greifen sich im Endeffekt Sachen raus, die ihnen gefallen aus der Definition und schneiden sich das so zurecht und denken, ihr Wort sei Gesetz, ist es aber nicht. Also lasst euch von denen nichts sagen. Mich erinnert es halt auch verbannt an diese Geschichte mit Terroranschläge sind part and parcel of living in a great city, was der Oberbürgermeister von London damals gesagt hat. Ja, wir müssen gar nichts aushalten, aber alle anderen müssen halt die Folgen unseres Handelns schweigend am besten ertragen. Das ist wirklich in wenigen Worten zusammengefasst, die Ideologie dieser Menschen und wie blind sie dabei sind für die Bedürfnisse oder Ideen anderer Leute, das ist halt das, wovor ich Angst habe. Vor allem, wie viel Risiko muss man eingehen, während andere überhaupt gar keins eingehen? Es wird wieder irgendwie unterstellt, dass es irgendwie gefährlich wäre, in der öffentlichen Diskussion, seine Meinung zu sagen, wenn man linke politische These vertritt. Das ist immer wieder lustig, wenn das jemand sagt. Ich bin immer wieder überrascht. Und weißt du, auch so, jeder Antifaschist muss auch wissen, was Faschismus ist. Das heißt, die müssen auch irgendwo ihre Informationen herbeziehen. Das heißt, da muss doch irgendwo eine Grenze sein von die erlaubte Menge an Faschismus in der Gesellschaft, um sich zu informieren, und dann der ganz andere Rest. Aber die gehen ja hin und sagen, ja, weißt du was, hier, selbst das kleinste Ding, was Kontaktschuld schon irgendwie damit in Verbindung bringt, ist schon Faschismus. Also das macht keinen Sinn. Das ist widersprüchlich in sich selbst. Also, was ist das? Wie kann man so eine Position vertreten? Ja, und es geht dann natürlich um die Frau Kuhnke und den von ihr groß publizierten Buchmesse-Boykott. Ich denke, das wissen ja inzwischen alle, was das ist. Das muss ich nicht nochmal groß erklären. Und dann geht es hier in dem Text um die Reaktionen darauf. Viele Reaktionen des Feuilletons auf diese Absage lassen sich zusammenfassen mit: Hä? Wieso denn? Weiße Literaturredakteure, die seit Jahrzehnten auf jeder Buchmesse waren, verstehen das Problem nicht oder werfen Kuhnke sogar vor, mit ihrer Absage Nazis groß zu machen. In der Taz hieß es, es sei nicht die richtige Form der Solidarisierung, wenn andere AutorInnen aus Solidarität mit Kuhnke ebenfalls nicht zur Messe fahren würden. Aus einem Grund, der banaler klingt, als er ist, weil man damit nicht auf der Messe ist. Man würde die dort gelebte Diversität verkleinern. In der FAZ hieß es, nur weil der Verfassungsschutz irgendwelche Rechtsextremen als Verdachtsfall einstufe, könne das nicht die Auseinandersetzung mit unliebsamen politischen Ideen ersetzen. Unliebsam, wohlgemerkt, nicht etwa gefährlich, nichts verstanden. Ja, nichts verstanden, aber du. Also, wie willst du das denn regeln, Margarete? Sollst ein Bundeszentralrat für erlaubte Ansichten geben? Oder wie schwebt dir das genau vor? Nur die gefährlichen Sachen halt, ne? Ist ja allen klar, was die gefährlichen Dinge sind. Die Worte führen zu Taten und die gefährlichen Dinge müssen halt weg, weil die sind gefährlich. Willst du etwa Gefahr haben? Hallo? Gefährlich. Im Tagesspiegel wurde gemunkelt, ob es Kuhnke mit ihrer Absage nicht einfach um medienwirksame Resonanz gegangen sei. Auf Twitter schrieb eine Frau, Kuhnkes PR-Aktion sei das Gegenteil von Zivilcourage und Kinder bräuchten starke Vorbilder. Kuhnke antwortete, ihre Kinder hätten kein Verständnis, wenn sie sich in lebensbedrohliche Auseinandersetzungen begebe. Und dass es ja wohl die beste PR gewesen wäre, wenn sie sich auf der Buchmesse hätte umbringen lassen, dann wäre sie safe auf Platz 1 der Bestsellerliste gekommen. Lebensbedrohliche Auseinandersetzung. Wer kennt die Bilder nicht auf der Buchmesse? Auf der einen Seite die Günther-Grass-Miliz, auf der anderen Seite die Reich-Ranitzky-Freischärler und dann wird geballert, bis keiner mehr steht. Wer ja, aber Mars, hast du dich noch nie an einem Blatt Papier geschnitten? Das ist ein fieser Schmerz. Also zu dem ganzen Ding will ich das Zitat von Harvey Silvergate da mal erwähnen. Wenn es Nazis im Raum gibt, würde ich es gerne wissen, damit ich ein Auge auf sie haben kann. So, und das geht nur, indem man im Endeffekt alle Ideen frei im Endeffekt lüften darf und macht auch. Weißt du, nicht nur darf, sondern dass die Leute freiwillig auch ihre Ideen ehrlich selbst transportieren und nicht ständig eine Schere im Kopf haben. Gefahren hast du übrigens überall, Chris. Und das, ich weiß, du meinst es so das ist so deren Position, das stimmt auch. Aber die gehen ja auch auf die Straße und haben nicht irgendwie das Problem damit, dass sie ein Risiko haben, überfahren zu werden. Da sind nämlich eine Kosten-Nutzen-Analyse da halt. Und die Kosten halt sind, selbst wenn du sagst, Worte führen zu Taten, das sind die Kosten dafür, okay, ja. Aber der Vorteil davon, die Nutzen davon, von uneingeschränktem Ideenaustausch, so wie er halt stattfinden sollte, der ist viel größer als die Kosten dafür. Da geht es weiter hier um die Kritiker. Ich habe diese Sorte KritikerInnen in der Vergangenheit oft Feuilleton-Boys genannt, weil es meistens um Männer geht, denen etwas eigentümlich Unerwachsenes anhaftet, wenn sie Kunst hauptsächlich nach dem Kriterium bewerten, ob der Konsum sie erhebt. Und die jede Form von literarischer oder politischer Debatte nur für eine Theateraufführung halten, in der es faktisch um nichts geht, außer um gute Performance. Ganz sicher aber nicht um Leben und Tod. Solche Feuilleton-Boys können allerdings auch Frauen sein. Grüße gehen raus an Anna Schneider und Juli Zevin-Spassert, ich bin mir sicher. Die Frau Stokowski findet das gar nicht gut, dass da auf einmal konservative Konkurrenz auf dem deutschen Debattenmarkt erwächst. Ja, schon mal noch einen kleinen Seitenhieb untergebracht. Ja. Ja, und natürlich ist das Buch sehr gut. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, genau. Da sind wir auch direkt bei Frau Schneider. Die hat nämlich in der Welt einen Artikel geschrieben, den ich nicht gelesen habe, weil das Bild Plus-Artikel ist, aber teasert hat sie ihn mit den Worten Pandemie oder nicht, das Private ist nicht politisch. Die offene Gesellschaft beruht auf Toleranz, nicht auf erzwungener Solidarität. Aber Diversität mögen viele nur, wenn es um verschiedene Geschlechter oder Hautfarben, nicht aber, wenn es um Meinungen geht. Und dazu schreibt ein Janko, das ist wohl Ressortleiter bei der Spiegel für irgendwas. Und er schreibt, in diesem Fall diverse Meinungen zu haben, heißt halt, dass diverse Menschen sterben. Punkt, Punkt, Punkt. Gehört dann auch so in so einen Kommentar, dass man das toleriert. Ja, weil halt Corona-Thema und ja, die Menschen sterben natürlich. Wenn man nicht der Meinung von Herrn Janko ist, dann sterben die halt. Und deswegen lieber nicht zulassen, ne? Wie wir auch gerade gehört haben, gefährlich. Es ist richtig gefährlich, wenn die Leute irgendwas sagen, das ist das Gefährlichste überhaupt, weil die Worte führen zu Taten und ne? Das muss ja reichen als Erklärung und das ist ja auch total klar und eindeutig und alles ganz klar geregelt und insofern, ja, kann man ja nichts dran aussetzen. Ne? Das ist alles prima. Muss man nur Ich durchziehen, dann Utopie und alles freue mich schon drauf, wenn wir bestens. später den Artikel aus Amerika haben, wo gezeigt wird, wie die Leute versuchen, die Rechtsextremen noch extra aufzublasen, damit sie noch gefährlicher aussehen. Ich frage mich, ob das hier auch passiert in Deutschland. Ja, begeben wir uns in den Bundestag. Der hat nämlich diese Woche sich konstituiert, in einer konstituierenden Sitzung. Und Ja, let's go. der Herr Schäuble hat da auch noch mal eine Abtrittsrede gehalten, jetzt als scheidender Bundestagspräsident. Und hat da unter anderem darauf hingewiesen, weil die Rede wollte ich euch jetzt nicht zeigen, die fand ich zwar ganz okay, aber also ganz interessant auf jeden Fall, ein paar gute Punkte, aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen einschläfernd so von der Länge her. Aber er hat auf jeden Fall in Richtung von den Grünen, alles ist klar und wir müssen einfach nur entscheiden und so weiter und so fort, Leuten gesagt, dass sie sich mal ein bisschen mäßigen müssen. Und dass halt Politik so nicht funktioniert. Und was war das andere, was er noch gesagt hatte? Ach ja, genau, es gab noch so einen Schubs in Richtung von dieser ganzen Quotenfraktion. Er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass diese Repräsentanz in der Repräsentanz des Volkes halt eben nicht gemeint ist, dass jetzt nur die Leute repräsentieren, die genauso beschaffen sind wie sie selber. Und wenn man das halt durchziehen würde, dann würde einem so einiges auffallen, was da im Bundestag halt untervertreten ist und so. Und da ging es natürlich um ewige Anschuldigungen, dass ja nicht genug Frauen da sind, weil ja nur Frauen die Frauenthemen irgendwie da vernünftig bearbeiten können. Alle anderen, ja, den Männern unterstellt man ja immer, dass sie sich alle nur zusammenrotten, von früh bis spät nur ihre Männerpolitik machen. Was ein absolutes Zerrbild und eigentlich jedem klar sein sollte, dass es so nicht ist, weil ich glaube, dann hätten wir hier ganz andere Politik, wenn das wirklich so wäre. Und ja, aber die Damen sehen sich da ja wohl so, dass sie da das nur selber machen für sich und projizieren das dann in die anderen Leute rein. Und ja, der Herr Schäuble hat auf jeden Fall ganz allgemein gesagt, dass das halt ein Trugschluss wäre mit der Repräsentanz und dem. Dass das jetzt wirklich bedeutet, dass die Leute so beschaffen sein sollen wie die, die sie da vertreten, sondern das bedeutet halt eben nur, dass Leute gewählt werden, um dann alle zu repräsentieren. Ja, und was ich euch aber mitgebracht habe, ist die Frau Hasselmann. Die habe ich euch mitgebracht. Denn ich habe sie mir angucken müssen, also Also müsste die sie Frauen euch teilen aber angucken. damit auch doch irgendwie mit, dass so viele Männer schon mal nicht Politik machen wollen, finde ich. So gesehen ist das eine komische Art von Repräsentanz der Bevölkerung. Also auch in der Beziehung ganz falsch verstanden, finde ich. Ja, jetzt Frau Hasselmann, wie heißt sie? Das ist doch die immer so rum, die immer so rumkräht, oder? War das nicht die? Im Ja, Hintergrund, das wenn die war die. AfD Mein Bündnis 90 spricht. Die Grünen hat als nächstes das Wort. Sehr geehrter Alterspräsident Wolfgang Schäuble, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es wichtig und notwendig, dass wir uns gleich zu Beginn dieser konstituierenden Sitzung einen Rahmen geben und dieser Rahmen für die Zusammenarbeit und die Grundlage dafür ist unsere Geschäftsordnung. Das ist wichtig und notwendig für uns, damit klar ist, wie die Arbeit des Parlaments funktionieren kann. Und manche haben einen solchen Rechtsrahmen nötiger als andere, aber für uns alle ist er verbindlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das ist gut und richtig. Der Antrag, den die SPD vorgelegt hat, hat an einigen Stellen ja auch auf die aktuelle Situation reagiert. So auf die Frage des 126a, der bisher in der pandemischen Zeit ja eine Ausnahme zum Beispiel für die Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages in sich getragen hat. Diesen heben wir mit dem... Ja, also es geht hier um die Geschäftsordnung des Bundestages, die da verabschiedet wurde jetzt für die Legislaturperiode und dazu gab es halt wieder diesen Streitpunkt mit dem Alterspräsidenten. Also der Alterspräsident eröffnet halt diese erste Sitzung, bevor der andere Präsident, also der richtige Präsident, dann gewählt wird. Und früher war das halt so, dass der Alterspräsident die Person war, die in Lebensjahren die älteste Person war. Und das hatten sie ja dann vor 4 Jahren extra geändert. Und zwar so, dass es jetzt die Person ist, die quasi die längste Zeit im Parlament verbracht hat. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, vor 4 Jahren noch der eine Herr von der FDP, der jetzt aber nicht mehr kandidiert hat, der Herr Solms. Und dieses Jahr war es halt Herr Schäuble, weswegen er da jetzt auch noch gesessen hat, bevor sie das halt gewählt haben. Und da gab es dann halt natürlich wieder so ein bisschen Aufregung darüber von Seiten der AfD, weil nach Lebensjahren wäre es dann halt Herr Gauland gewesen. Und ja, man hat das halt im Endeffekt auch geändert, um das zu verhindern, dass das jemand von der AfD macht. Und das war wieder so, dass die ganzen Leute alle da gemeint haben, das wäre ja nicht gut, wenn jetzt jemand von der AfD da auch einen Stellvertreterposten da bekommt für den Bundestagspräsidenten, weil ja die AfD angeblich laut der Aussage von den Leuten den Bundestag, das Parlament ja abschaffen möchte und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben sie halt wieder gewählt die Frau Pau von der Linksfraktion als Vizepräsidentin und Linkspartei werden sich unsere Zuschauer sicherlich noch erinnern an diese Strategiekonferenz, wo ja ein Mitarbeiter von einem Abgeordneten von der Linkspartei aus den letzten 4 Jahren da gesagt hat, dass ja im Endeffekt dieses Parlament dazu da ist, um Kohle abzugreifen und die dann weiterzugeben an die Antifa und Informationen abzugreifen und das auch weiterzugeben an irgendwelche Leute, die dann damit irgendwen unter Druck setzen können oder so, ist da impliziert natürlich halt vorbei am Rechtsstaat, so wie die das dann meinen, da irgendwie halt Gerechtigkeit herstellen zu können, zu wollen, wie auch immer. Und das scheint aber bei den Leuten nicht präsent zu sein, denn dieses Argument hat natürlich jetzt im Zusammenhang mit Frau Pau da niemand irgendwie gebracht. Und die Linksfraktion ist ja jetzt auch winzig klein geworden. Wir erinnern uns, dass sie ja eigentlich die 5%-Hürde gar nicht geschafft haben und nur wegen diesen 3 Direktmandaten da jetzt überhaupt eine Fraktion zustande bekommen haben. Und die interessanten Sachen von Frau Hassemann kommen auch, glaube ich, im späteren Teil dieser Rede. Aber ich finde es schon lustig, das ist ein Zeichen der stabilen Demokratie, wenn man einfach mal so eine Regel ändert. Also wie jetzt die mit dem Alterspräsidenten. Das ist ja echt super stabil, wenn man seine Demokratie mit solchen, das ist wie Kinder auf dem Schulhof, die dann sagen, nee, hier ist aber auch aus jetzt. Nee, hier darfst du nicht hin. Ab jetzt darfst du nicht mehr hier. Also es ist so kindisch. Also da muss man, ich finde, man muss einen Gauland dann aushalten, wenn diese Regel schon Bestand hat. Aber sie jetzt so zu ändern, so, oh Moment, jetzt ist unsere Hegemonie in Gefahr, das ist schon ein bisschen billig, finde ich. Ja, es ist schon das zweite Mal, wie gesagt. Mm. Also die hatten das schon vor 4 Jahren halt geändert. heutigen Tag auf, und das ist richtig und notwendig, das zu tun, denn wir haben uns vereinbart, bis auf sehr wenige dort oben, dass wir in einem 3G-Regime durchaus auch in größerer Anzahl hier tagen können. Deshalb erübrigt sich also auch die Frage, dass... Was Sie da meinten mit den wenigen da oben, also die hatten alle so ein kleines Bändchen irgendwie an, halt als Nachweis darüber, dass sie entweder getestet, geimpft oder genesen sind. Und es gab wohl auch welche, die das quasi nicht haben wollten, und die mussten sich dann auf die Tribüne setzen. Das sind die Leute da oben. Und ja, ich habe jetzt aber nichts Genaues da gehört gehabt, aus welcher Fraktion die jetzt waren. Ja, und dann gab es ja noch dieses Ding, das habe ich jetzt gar nicht eingereicht, dass eine Dame von den Grünen das irgendwie rausgetwittert hat mit, das wäre das hässlichste Festivalbändchen überhaupt, und sie hätte ja vor kurzem noch mit der grünen Jugend dagegen demonstriert, dass man hier Deutschland Flaggen irgendwie groß raushängt, und weil dieses Bändchen war halt in Schwarz-Rot-Gold gehalten. Und das hat auch für einige Irritationen gesorgt. Aber ja, das sind die Leute, die jetzt in Zukunft hier regieren werden. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Hätten die nicht vorher Geschichtsunterricht haben sollen? Was drüber lernen sollen, was diese Fahne, diese Flagge repräsentiert? Und wer die sich ausgedacht hat und so? Ja, aber es waren keine Kommunisten. Ach von so. Daher sind es ja praktisch Faschisten, würde ich sagen, oder? Ach so, so. Ja, ist viel zu wenig Rot in Schwarz-Rot-Gold. Einer kleineren Anzahl nur beschlussfähig sind. Also das macht Sinn, meine Damen und Herren. Ich möchte ganz kurz, wir werden auch im weiteren Prozess noch über einige Änderungen der Geschäftsordnung reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen spreche ich jetzt die Neuen hier im Haus an. Natürlich ist eine Geschäftsordnung auch was wahnsinnig Lebendiges, denn sie ist ja nicht statisch. Und wir haben schon in den letzten Monaten oft darüber geredet, an welcher Stelle brauchen wir Änderungen. Wollen wir zum Beispiel beim Fragerecht noch was ändern? Wollen wir uns andere Regeln in bestimmten Umgängen mit den Fraktionen geben? All das wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher dann auch im Geschäftsordnungsausschuss und abschließend hier diskutiert. Deshalb ist es richtig und gut zu sagen, das machen wir dann im Geschäftsordnungsausschuss, bereiten das für das Parlament hier vor. Dennoch liegen heute zwei Änderungsanträge hier vor. Darf ich kurz? Also wahnsinnig, auf jeden Fall, wahnsinnig lebendig, diese Geschäftsordnung. Vor allem wahnsinnig. Und das hört sich für mich einfach so an, wie wir haben noch viele Stellen, wo wir der AfD irgendwie weitere Dinge verwehren können, die ihr nach bisheriger Sachlage zustehen. Lassen Sie uns da mal geschlossen rangehen und ein Bollwerk errichten. Und ist das der Sinn? Ist das der Sinn eurer Arbeit? Haben wir euch dafür gewählt, dass ihr Bollwerke gegen eure Konkurrenz errichtet, oder haben wir euch gewählt, damit ihr dieses Land verwaltet zu unseren Gunsten? Die zwei Sachen schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Mit dem Bollwerk kommen wir ans Ziel. Wir sollten ihnen einfach wieder Adelstitel zugestehen. Vielleicht sind sie dann zufrieden. Comtesse von Hasselmann oder Herzog Schäuble oder so. Vielleicht befriedigt das ihre Neigung. Ich weiß es nicht. Ritter Helge von Lind. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, ich hätte ja noch irgendwo Verständnis für den Kram, wenn sie es wenigstens konsequent halt machen würden, mit der Linkspartei dann auch. Und mit der Hälfte von den Leuten von den Grünen auch. Nee, aber das hat eigentlich nichts mit Demokratie zu tun. Beides nicht. Ja, also die, nicht Feinde der Demokratie, die Feinde der Demokratie sind da aus meiner Sicht schon in diesem Parlament und wollen das kaputt machen. Aber die sehe ich halt nicht da exklusiv rechts sitzen. Ja, das ist ja auch das Problem. Die haben ja auch ein Recht, im Bundestag zu sein und ihre Meinung da sagen und die Politik mitgestalten zu dürfen. Das ist ja nicht, das dürfen die ja, auch wenn es mir nicht gefällt. Hier ist es ja so, dass die auf der anderen Seite ihrem politischen Gegner nicht den gleichen Werkzeugkasten zugestehen, den sie selber halt haben in der Politik. Ja, und das ist wirklich, Also es ist unvergleichbar mit allem, was man gesehen hat mit anderen Parteien. Klar, die Linkspartei hat auf viel Gegenrede gestoßen, wo sie neu war im Bundestag, sag ich mal. Und die Grünen am Anfang, da gab es ja auch die ganzen Skandälchen, wie die sich etabliert haben. Aber wie hier eine Partei von allen total schikaniert wird, ich weiß nicht, ob das schon mal ähnliche Sachen gegeben hat. Also Leuten auch nicht Zugang zu den Werkzeugkasten geben, Leuten nicht den Zugang zu Werkzeugkasten geben, den man selbst verwendet, das ist doch irgendwie, habe ich gelernt, systemische Gewalt. Ne? Das müsste man doch abschaffen. Ne? Ist das die richtige systemische Gewalt? Und vor allem haben wir haben ja ein Mittel, um Parteien, die wirklich halt nachweislich also ich meine, klar gibt es bei der Linken und bei der Rechten gibt es Spinner im Parlament, auf jeden Fall, aber die sind halt in der absoluten Minderheit und nicht, auch nicht das, was ihre Partei eigentlich vertritt, denke ich. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Basis, dass das alles so in der Wolle gefärbte Ideologen sind. Ich glaube, die Basis möchte einfach wie alle gerne in Ruhe leben, aber das halt nach anderen Regeln, als es die anderen wollen. Und ich denke, wir haben ein Werkzeug damit, dass wir das Parteienverbot haben. Und ja, das sind hohe Hürden und das ist auch gut so, weil wir hatten schon mal jemanden, der einfach Parteien verboten hat, die ihm nicht gefallen haben. Und ich denke, da ist die Schwelle halt. Und bis dahin sollten demokratische Regeln für alle gelten. Und das war auch eigentlich immer so. Auch für KPD und MLPD und diese ganzen Leute. Es gibt die Möglichkeit, sich zu artikulieren und es gibt die Möglichkeit, für eine Mehrheit zu werben, aber ja, es ist dem halt auch eine Grenze gesetzt und diese sollen wir eigentlich nicht antasten und anfangen, das mit solchen Maßnahmen gegen einzelne Parteien zu verwässern. Also man könnte das Ganze auch das AfD-Gesetz nennen, was sie dann da verabschieden. Nehmen wir die auch mit in den Geschäftsordnungsausschuss, da können wir nochmal über den Sinn und Unsinn dieser Änderungsanträge der AfD diskutieren. Ich will in der Sache trotzdem ganz kurz was dazu sagen. Was soll dieser Antrag im Hinblick auf die Absenkung der Anzahl, den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin mit einem Viertel der Mitglieder dieses Hauses wählen zu können? Meine Damen und Herren, wer nachdenken kann, und das hilft in dieser Situation, weiß, dass wir bei sehr, sehr vielen Gesetzgebungsverfahren hier im Haus die KanzlerInnenmehrheit brauchen. Wo sollte also der Sinn liegen, meine Damen und Herren, ausgerechnet bei der Wahl jenes Kanzlers oder einer Kanzlerin, dann zu sagen, dafür reicht ein Viertel, außer der Tatsache, dass sich die Abgeordneten der AfD damit erneut ausleben wollen, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich finde, es gibt keine sachlich guten Gründe und das Parlament sollte dem keine Zustimmung geben, meine Damen und Herren. Es ist doch albern. Wir brauchen 369 Abgeordnete für eine Kanzlerinnenmehrheit bei besonders relevanten Fragen. Aber für ein Viertel soll man den Kanzler vorschlagen können oder die Kanzlerin, das ist doch absurd. Und die Ankündigung, dass ein gewisser Herr Brandner das vorstellen will, macht es nicht besser, meine Damen und Herren. Also ich schlage vor, wir nehmen das mit, aber meine Haltung dazu ist klar und ich habe gehört, anderen geht es ähnlich. Der zweite Antrag im Hinblick auf die Frage, ob wir demnächst parlamentarische Initiativen oder Anträge, so wie es die Lebenswirklichkeit abbildet vieler Menschen, auch gendern, scheint ein Problem oder den Horizont mancher Abgeordneter in der AfD zu übersteigen. Sie merken, die Stimmung wird auch gleich, man hält es kaum aus. Ich sage nur, meine Damen und Herren, kommen Sie doch einfach an in der Lebenswirklichkeit. Machen Sie es doch, wie Sie es wollen, aber schreiben Sie nicht allen anderen vor, was Sie zu denken, zu tun und Moment zu reden haben. Moment mal, Mutchen. Es sind immer noch die überwältigende Mehrheit der Deutschen, die das ablehnen. Und du kommst hier mit, kommen Sie mal an in der Lebenswirklichkeit. Ich hätte gerne so einen großen Spiegel. Den würde ich dir jetzt vorhalten. Komm mal an in der Lebenswirklichkeit. Die Menschen wollen das nicht. Und du bist nichts weiter als ein Diener dieser Menschen, die das nicht wollen. Und entgegen den Vorgaben, die du eigentlich in deinem Buch stehen hast, versuchst du trotzdem deine Kopfgeburt durchzusetzen, gegen die Mehrheit der Menschen da draußen. Wie abgedreht, wie abgehoben kann man sein? Ja, schöne Verdrehung auch, ne? Von dem, was halt Sache ist. Aber das mögen sie ja gerne, weil sie ja so super tolle Sophisten sind, dieses Ding von wegen, ja, ihr wollt jetzt hier was vorschreiben, Sprachpolizei oder was, den Leuten vorschreiben, wie sie zu denken haben. Das ist eure Scheiße. Und das ist ja auch das Ding, warum ihr meint, dass das so wichtig ist, weil die Leute ja eurer Meinung nach wirklich anders denken müssen, weil ja ansonsten auch wieder die Menschen leiden, alle sterben, und Gedöns. Und ich meine, das hat sie ja auch gerade hier wieder demonstriert, wie bekloppt das alles ist, weil KanzlerInnenmehrheit, also wenn überhaupt, wäre es eine KanzlerInnenmehrheit, weil das ist Einzahl und nicht Mehrzahl. Aber ja, ja, weil die Leute ja vorwerfen, wie sie zu denken. Ja, aber das Wort würde wahrscheinlich auch KanzlerInnenmehrheit, wenn du es nur, wenn du jetzt in einem matriarchalischen Staat lebst, da gibt es eine Kanzlerin, dann wäre das auch die KanzlerInnenmehrheit und nicht die KanzlerInnenmehrheit. Gibt es eine Doppelspitze aus Kanzlerin und Kanzlersternchen? Ja. Lebenswirklichkeit, ey, geh nach Hause. Ja, dein Bundestag, da ist Lebenswirklichkeit. Ja. Und insofern nehmen wir das gerne mit in die Diskussion im Geschäftsordnungsausschuss. Und ich denke, wir starten heute einfach mal ganz gut durch und das auch ohne die Änderungsanträge der AfD. Vielen Dank. Ja, ich sollte mich gleich mal entmuten. Ja, es geht wieder los. Ich hoffe, ihr freut euch alle. Bundestag. Das ja, das schön. War ja schon mal echt apokalyptisch eigentlich. Also, wenn das ist das Programm der Grünen. Wir stutzen uns die Demokratie einfach mal so zurecht, wie wir das gerade brauchen, um die Konkurrenz draußen zu halten. Ja, aber man muss ja fairerweise sagen, das ist ja nicht nur ihre Vorstellung, ne? Also, sind natürlich alle anderen Parteien auch dabei, klar. Ja, Abgrenzung von der AfD sind sie alle sofort dabei. Ja, und auch dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass sie jetzt alle meinen, mit der AfD sollte man das ja so machen, weil die ja das Parlament abschaffen wollen als Einzige. Das waren auch genug FDP-Politiker, die das wieder behauptet haben. So. Ja, und diese Dame hier, die hatten wir vor ein paar Wochen schon mal, wenn ihr mich erinnert. Und zwar war das die Dame mit Cupcake Politics, die auf ihrer Kandidaturseite da so. Nein! Und die ist ja jetzt frisch gebackene Bundestagsmitglied. Und was wir hier in diesem Clip erfahren, ist, dass sie so eine Art Andrea Ocasio-Cortez ist, in dem Zusammenhang, dass sie da von so einer NGO quasi gecoacht und gepusht wurde. Und das erfahren wir jetzt hier. Oh, das erklärt auch die dänischen. Rasha Nasser ist das. Eine von dreien, die es geschafft hat, hier über Brand New Bundestag in den Deutschen Bundestag zu kommen. Herzlich willkommen. Und herzlichen Glückwunsch, dass Sie den Einzug geschafft haben. Sie sind 1992 in Dresden geboren, ich glaube 2017 in die SPD eingetreten, da extrem gut vernetzt, muss ich mal sagen. Und als ich Ihre Vita gelesen habe, habe ich mich gefragt, was konnte denn Brand New Bundestag für Sie erreichen, was Sie nicht auch in der SPD alleine erreicht hätten? Also es war vor allem die Idee von Brand New Bundestag, diese Idee einer neuen Art und Weise, Politik zu machen, Politik zu erklären. Und dadurch, dass Brand New Bundestag einfach ganz andere Netzwerke mitgebracht hat, als die ich hatte, konnte mir so Türen geöffnet werden, die ich alleine wahrscheinlich gar nicht oder nur sehr schwer hätte aufmachen können. Ich rede hier besonders über Aufmerksamkeit, Presse, Öffentlichkeit. Es sind bundesweite Presseartikel erschienen. Ich weiß nicht, ob das so schnell so durch die Decke gegangen wäre, wenn Brand New Bundestag nicht dahinter gestanden hätte. AstroTurfing! Tag hier. Yay, super Sache, AstroTurfing von irgendwelchen Organisationen, die Wahlen beeinflussen mit Geld und Kontakten. Super Idee. Demokratie. Hey. Werden, ne? Ja, dann kommt jetzt gleich so ein Einspielfilm, wo man so ein bisschen sieht, wie sie, also sie wurde an ihrem ersten Tag von einem Kamerateam begleitet und durfte dann hier irgendwie durch die Gegend, obwohl ich glaube, den Anfang spiele ich doch nochmal vor, weil da sagt sie dann auch so, was ihre Ziele sind. Da hat sie meine Kollegin Katharina Kühn begleitet und meine Damen und Herren, den Film wollen wir uns gerade ganz kurz mal anschauen. Schönen guten Morgen. Rasha Nasser, 29 Jahre alt, SPD-Abgeordnete für den Wahlkreis Dresden 1. Als Abgeordnete ist es mir ganz, ganz wichtig, die ostdeutschen Themen in den Fokus zu rücken. Ein höherer Mindestlohn, mehr Tarifbindung, die Kindergrundsicherung, aber auch ein Demokratiefördergesetz, was besonders eben auch in Sachsen wichtig ist. Das ist mir ganz wichtig, dafür möchte ich mich gern stark machen. Ja, bis auf das Demokratiefördergesetz hat sich das ja einigermaßen angehört, aber oh Gott. Ja, das Demokratiefördergesetz. Da geht es ja direkt schon los. Und worauf wird wahrscheinlich der Fokus liegen jetzt? Wahrscheinlich darauf, ne? Keine Ahnung, also Demokratie fördern auf jeden Fall. Und dann zeigt sie hier, dass sie hier schon eine Büroleiterin hat, die ihr alles erklären kann und so, was sie da tun muss. Und so weiter. Kühn hat auch gerade noch geherzt. Wir haben gerade schon während des Films ein bisschen gescherzt. Sie sind ja jemand, der gut organisiert ist, haben schon eine eigene Büroleiterin. Das Büro dürfen Sie wahrscheinlich nicht behalten. Aber wie kommt das? Wo haben Sie die Frau schon so schnell her? Ich habe einfach gedacht, wenn ich kandidiere für diesen Bundestag und auch auf einem Listenplatz, der wirklich aussichtsreich ist, dann möchte ich nicht ankommen und ohne alles dastehen. Deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, jemanden frühzeitig anzusprechen, der Hauserfahrung hat, der mich auch mal an die Hand nehmen kann. Denn seien wir mal ehrlich, für eine ganz neue Abgeordnete ist es natürlich sehr überwältigend, was hier alles über einem hereinbricht. Insofern bin ich einfach nur dankbar, dass ich da schon ein gutes Team an der Seite stehen habe. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig für Anfänger hier, dass man sich verläuft. So offensichtlich dieses Training, jetzt mal, ja, das Standbild, wie sie ihre Arme hält, wie sie mit den Händen gestikuliert, die hat ein Merkel-Training bekommen, glaube ich, so. Das ist so ein Standard-Politikerinnen-Training. Die hat wahrscheinlich ein Medientraining vom Brand New Bundestag bekommen. Ne? Ja, das ist eben. Teil eben. Von dem Gesamtpaket. Und zwar in der Richtung von starke Frauen machen sich die Türen selber auf, so. Also es ist so offensichtlich künstlich, finde ich. Also es ist fast wie ein Replikant, wenn ihr versteht, was ich meine. Läuft es ganz normal, aber auch die parlamentarischen Gepflogenheiten und so, das ist schon was wert, wenn man da jemanden Erfahrenen an der Seite hat. Ich muss nochmal auf Brand New Bundestag zu sprechen kommen. Ein Ziel ist ja das 1,5-Grad-Ziel. Es soll progressiv sein. Wir haben von dem Gründer vorhin in dem Film gehört, man will im Grunde genommen Fridays for Future in die Parlamente tragen, was sicherlich vernünftiger ist, als wenn man Randale auf der Straße macht. Sind das so die Grundpfeiler, die dann die 11 Kandidaten ausgezeichnet hat? Und warum ist da kein Konservativer dabei? Also zu der letzten Frage. Es wurde auch mit Menschen von der FDP und von der CDU gesprochen. Also man hat da auch versucht, eben wirklich über alle Parteigrenzen hinweg Menschen ins Boot zu holen. Die Jury hat sich am Ende dann eben für rot-rot-grüne KandidatInnen und parteilose Kandidierende entschieden. Und das ist auch völlig legitim, meiner Meinung nach. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz die Frage noch mal. Es gibt ja einen gewissen Auftrag, den man sozusagen erfüllen musste, dass man Kandidat wird. Sie sind jetzt hier reingekommen in den Bundestag. Mhm. Ich würde die Frage erweitern. Mhm. Was müssen Sie jetzt Fridays for Futures, um Gottes Willen, was müssen Sie jetzt der Initiative zurückgeben? Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass ich der Initiative jetzt was zurückgeben muss. Es ist eine Zusammenarbeit und ich habe mich ja auch hinter diesen Zielen vereint. Bei mir sind es vor allem die sozialen Themen. Ist es vor allem die ostdeutsche Perspektive, wie wir unsere Demokratie weiter voranbringen? Stichwort Demokratiefördergesetz zum Beispiel. Das sind Themen, hinter denen sich auch Brand New Bundestag versammelt hat. Und deswegen war es für mich dann auch ganz klar, da gehören wir zusammen. Und diese Themen möchte ich gerne auch jetzt hier in diesem 20. Deutschen Bundestag mit voranbringen. Also keine Rechtfertigungspflicht gegen Brand New Bundestag, die Sie ja sehr gefördert haben in vielen Dingen. Sie haben es vorhin beschrieben. Also Also eine Rechtfertigungspflicht gäbe es dann, wenn ich mich zu irgendwas verpflichtet hätte. So, ich habe, das ist ganz klar, mich hinter den Zielen auch versammelt, die Brand New Bundestag da auch ausgegeben hat. Trotzdem haben wir ja aber auch Parteiprogramme, die in unserem, also für unsere Arbeit wichtig sind. Die decken sich aber auch in großen Teilen mit den Zielen von Brand New Bundestag. Insofern weiß ich nicht, ob man davon rechtfertigen sprechen muss. Wir gehen da zusammen jetzt weiter den Weg und dann schauen wir mal, was wir da umgesetzt bekommen. Apropos zusammen für jemand Neues hier im Parlament, ist das sehr ungewöhnlich. Sie sind auch bei den Verhandlern dabei, jetzt über die Ampelkoalition. In welcher Gruppe sitzen Sie und wie kam das? Ich darf in der AG für Sozialstaat, Grundsicherung und Rente mitarbeiten, was eine sehr, sehr große Ehre ist. Ich wurde gefragt vom Parteivorstand, ob ich gerne in dieser AG mitarbeiten möchte. Natürlich möchte ich das gerne, weil genau in dieser AG werden ostdeutsche Themen besprochen. Es geht da eben darum, wie arbeiten wir unseren Sozialstaat um hin wirklich zu einem sozialen Netzwerk, was Menschen auffängt, wenn sie Hilfe brauchen, zum Beispiel in Arbeitslosigkeit. Es geht darum, wie wir mit der Rente weitermachen. Wir wollen sie absichern, wir wollen sie stabilisieren und wir wollen eben nicht, dass Menschen noch länger arbeiten müssen. Und das sind alles so Themen, die in dieser AG besprochen werden. Und das ist einfach eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen, weil ich gemeinsam mit Martin Dulich, dem Ostbeauftragten des Parteivorstandes, da die ostdeutsche Perspektive mit reinbringen kann. Und das ist mir auch besonders wichtig. Genau, dafür sind Sie angetreten und schon klappt es gleich. Also das ist doch auf dem besten Wege. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich hier auch nochmal die Webseite geöffnet von Brand New Bundestag. Ja, super. Ne, sind die beiden anderen auch interviewt worden? Ich fand, den Interviewer hätte ein bisschen kritischer sein können, aber er hat immerhin nachgefragt. Was müssen Sie denn jetzt als Gegenleistung liefern? War eine gute Frage, fand ich. Ja, war eine gute Frage, ja. War eine einstudierte Antwort. Ja, auf jeden Fall. Klimaneutralität, faire Verteilung der Klimakosten, schnelle Verkehrswende, eine regenerative Landwirtschaft, weil im Moment... Da bin ich auch für. Nee, das ist schon richtig. Wir brauchen auf jeden Fall eine regenerative Landwirtschaft. Mehr Wald ist gut. Mehr Wald und mehr Diversität. Chancengerechte Bildung. Wie kriegen wir die denn hin? Unser Bildungssystem ist veraltet. Oh je. Rasant anwandelnde Anforderungen der modernen Arbeitswelt. Oh je. Vernachlässigt Förderung von Innovationsfähigkeit, analytischem und kritischem Denken, selbstständigem Arbeiten und Kommunikationsfähigkeit. Oh. Ja. Also das stimmt. Aber das hilft sicher nicht, wenn man da überall Doppelpunkte in die Worte macht. Ja. Alles recht unkonkret bis auf das Letzte. Ne? Schulsysteme, also bestimmte Schulformen, in denen Kinder möglichst lange gemeinsam mit und voneinander lernen. Der Rest ist ja... Ja, so macht man erfolgreiche... Ein fortschrittliches Gesundheitssystem für alle. Fortschrittlich, oh ja, ganz modern. Eine Reform der Sozialsysteme. Der Chat sagt, wir sollen uns das Impressum ansehen. Okay, machen wir gleich. Echte Perspektiven für Migrantinnen und Geflüchtete. Das hatte ich vorhin schon mal gelesen. Das ist auch nur so, ja, alle mit offenen Armen. Zugang zum Arbeitsmarkt, schnell Deutsch lernen. Ja, wäre schön. Steuergerechtigkeit, habe ich auch schon durchgelesen. Steuergerechtigkeit bedeutet natürlich, wir machen Umverteilung. Steuerhinterziehung ist ganz schlimm letzter Satz hier, wir fordern daher eine konsequente Verfolgung von Steuersündern und eine Reform des Steuersystems, die Geringverdiener stärker entlastet und dafür sorgt, dass Schlupflöcher konsequent geschlossen werden, zum Beispiel. Gut, und fordern die auch kostenloses Vanilleeis für alle Bundesbürger jeden Tag zum Frühstück oder solche Sachen? Ja, aber konsequente Verfolgung von Steuersünden, Reform des Steuersystems, ja, Geringverdiener stärker entlastet. Das ist der Schlupflöcher. Unser Steuersystem soll dabei nicht nur für staatliche Einnahmen sorgen, sondern außerdem sozialen Ausgleich schaffen. Es geht ja nicht mehr anders. Das geht ja nicht mehr anders, wenn du dir die Entwicklung der Energiepreise und viele Dinge anguckst. Also Dinge im Endeffekt Steuern. Was da noch auf uns zukommt. Aber Schlupflöcher schließen und Steuersünder verfolgen, finde ich absolut in Ordnung. Ja, zusammen. Keine Einkommensbesteuerung, sondern eine Substanzbesteuerung. Das ist nicht gut. Das ist, naja, aber vermeiden und also man sollte das vermeiden, so weit wie möglich unmöglich machen und alles Kriminelle hart verfolgen. Meinungsfreiheit muss gewahrt werden. Hass, Kriminalität und Volksverhetzung jedoch effektiver bekämpft werden, wisst ihr Bescheid. Sowohl online als auch auf der Straße. Ja, aber... Gleichzeitig müssen wir Demokratie und Meinungsvielfalt aktiv unterstützen und die Menschen einbinden, die sich von unseren demokratischen Prozessen abgewandt haben und sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Boah, wie das denn? Und der letzte Satz. Auch hierbei muss der Staat aktiver mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Zivilgesellschaftliche Akteure sind diejenigen, die Tag für Tag unsere Demokratie verteidigen. Ja, und die zivilgesellschaftlichen Akteure sind die schönen NGOs. Wirtschaft. Oh Gott. Also hier ist wir großgeschrieben von in Wirtschaft. Für die Leute, die uns so zuhören. Ein Umbau unseres Wirtschaftssystems klingt doch total gemäßigt. Ein nachhaltiges Finanzsystem. Ein besseres Innovationsklima, schön, wenn wir den Leuten ihr Geld wegnehmen. Ja, und zukunftsorientierte Investitionen, wenn wir den Leuten vorschreiben, was sie noch kaufen dürfen. Ist doch alles super. Ja. Globaler Vorreiter für soziale und nachhaltige Politik. Schaut euch mal an, was die G20 gerade machen, ihr Deppen. Globaler Vorreiter, ihr habt einen Arsch offen. Humane europäische Migrations- und Grenzpolitik. So kommen sie rein. Hier gibt's Kekse und warme Milch. Ja, sie kriegen gleich was zugewiesen. Warten Sie. Wir für Zukunft EG. Wir für Zukunft. Wer ist Berlin. Für Zukunft? Das ist Berlin. Ja, das auf jeden Fall. Wir für Zukunft. Wer steckt da wieder dahinter? Übrigens auf dem Banner ganz oben auf dem Impressum war Ralf Krauthausen. Ja, das sind so einige. Nee, das ist einer von den Kandidaten. Die haben ja ganz viele Kandidaten ins Rennen geschickt. Und von denen haben es ja drei in den Bundestag geschafft. Zwei von der SPD und einen von den Grünen. Die Dame hatten wir ja gerade schon. Boah, die Dame da ganz rechts auf dem Banner, die hat so richtig so Femi-Psychoblick. Das ist gruselig. Das ist eine Meinungsäußerung von Herrn Opex. Ja, also wenn du auf der Hauptseite ganz runter scrollst, da siehst du auch die normalen Bilder von den Kandidaten. Und die trommeln gerade, bald sind ja Landtagswahlen, schlagt uns Kandidaten vor, die wir in die Landtage reinschleusen können. Hey, wir haben drei Leute in den Bundestag geschafft. Wie viele kriegen wir in die Landtage? Hä? Macht echt Spaß, sowas zu sehen. Ne? Demokratie, fuck yeah. Das ist eine politische Beratungsfirma. Wir für Zukunft. Ja, apropos super progressive Leute, die mal was anderes machen. Die Frau Galina, Justizsenatorin von Hamburg, ist ja schon länger, also schon von Anfang an eigentlich umstritten gewesen, weil sie halt überhaupt gar keine juristische Erfahrung hat, aber da halt als Justizsenatorin eingestellt wurde. Und dann gab es schon diverse Berichte darüber, dass da in Hamburg halt das ganze Establishment von Richtern und Staatsanwälten und was weiß ich nicht, was da schon jetzt große Probleme mit der Dame auf jeden Fall hat und ihrem Unwissen. Und das ganze Haus wurde da wohl zusammengehalten von der Juristin Katja Günther. Und die möchte die Frau Galina jetzt loswerden, weil da angeblich das Vertrauen nicht mehr gegeben ist. Und es gibt halt Stimmen, die sagen, dass das Vertrauen wahrscheinlich deswegen nicht mehr gegeben ist, weil die Frau Günther da halt ja im Endeffekt sich darum kümmert, dass da nicht alles irgendwie aus dem Ruder läuft und dass natürlich der Frau Galina nicht passt und dass es da deswegen Ärger gibt, weil es da wohl irgendwie nur Ärger gibt. Aber ja. Sachpolitischer Wahnsinn, sagt die CDU. Und das war ja auch die Dame mit den Hummern, die Frau Galina, wo irgendwie. Nee, aber sie hat keinen Hummer gegessen. Das habe ich im Kopf behalten. Sie hatte den Hummer nicht. Okay. Ja, aber muss man vorsichtig sein, bei Hamburger Senatoren, ganz schnell hast du einen Ärger am Ach so, Pimmel. okay. Ja, sind Clan-Razzien wirklich diskriminierend? Das sagt die linken Politikerin. Hier gibt es jetzt schon Stress in den noch gar nicht richtig ja, Arbeit aufgenommenen, frisch gewählten hier kommunalen Räten in Berlin, weil diese Dame von den Linken da jetzt in diesem einen Bezirksamt irgendwie gesagt hat, dass man ja nicht mehr irgendwelche Durchsuchungen machen kann im Rahmen von Clankriminalität, wo halt ganz viele Geschäfte durchsucht werden, um zu gucken, ob da halt irgendwie Geldwäsche oder sowas betrieben wird. Da gibt es halt Razzien regelmäßig und in Berlin natürlich verstärkt. Und das ist natürlich schlecht, weil das ist ja dann total blöd, wenn die da am helllichten Tag irgendwie das Geschäft da durchsuchen und so, voll diskriminierend und so. Und das sollte man dann nicht mehr machen, meint die Dame, und setzt sich da eben, ja, quasi, also sie ist dafür eigentlich nicht zuständig, weil, ja, das, sie ist halt auch nur da in dem Bezirksrat und nicht, ja, im Abgeordnetenhaus. Und das, ja, aber sie meint das halt diskriminierend. Aber ich finde, Sie sagt, das ist diskriminierend, das ist, was sie sagt, ne? nee, diese Razzien seien diskriminierend, Ja, aber das ist, genau, glaube ich, nicht die Frau, die hier auf dem Bild ist, oder? Weil ja. Okay. hier unten hat doch auch jemand gesagt, dass ich habe jetzt den Artikel hier nicht selber, aber da stand irgendwas von wegen, dass die halt, dass solche Aussagen halt, oder war das von einer anderen Partei? Ich weiß es nicht, habe ich das. Ja, okay, wenn wir es nicht Ah, genau nee, das hier, wissen, das war dann. okay, das war jemand von der SPD, der das gesagt hat, der da ich dachte, das wäre hier ein Interview gewesen mit einer linken Politikerin. Nee, dann nicht. Ja, dann diskriminierend, ja. Das mag sein, aber wenn sich halt solche Milieus bilden, dann kann man darauf leider keine Rücksicht nehmen, weil Diskriminierung kleiner kriminell sein, verstehst du? Also. Es ist einfach so. Das muss in einem demokratischen Rechtsstaat so sein. Ja, dass es Das, nicht schön ist, ist klar, aber ich meine, diese ja. Razzien müssen nun mal so stattfinden, weil ansonsten, wenn das vorher bekannt wäre oder so, oder zu Und wenn die Zeiten Leute stattfinden nicht würde, halt wo das. massiven Schmuggel betreiben würden mit dem Tabak und dass da massiv im Hintergrund kriminelle Organisationen drin sind, die das kontrollieren, dann würde das auch nicht passieren. Ja, die gehen ja auch nicht in alle Tierhandlungen und machen da mal eine Razzia. Oder in alle, keine Ahnung, Gartencenter und machen da mal eine Razzia, sondern sie gehen ja gezielt in Läden, die halt diesen illegalen Aktivitäten Raum bieten. Und das sind nun mal halt eben nicht die Tiernahrungsmärkte. Mann, Mann, Mann. Tja, ja, ist schon praktisch, wenn man so einen Politiker hat, der einen und das Family Business medienpolitisch beschützt, zumindest versucht es zu tun. Also ich finde das schon ganz schön schlimm. Ja, wer weiß, ob da nicht nur einfach Ideologie im Spiel ist, sondern auch ein bisschen was von der Geld, von dem gewaschenen, frisch gewaschenen Geld. Mir ist es eh ein Rätsel, wie Deutschland so immer wieder nur Lippenbekenntnisse abliefern kann und eben halt die Kriminalität in keiner Weise bekämpft. Wir haben diese Strukturen, wir haben diese sogenannten Rockerclubs, wir haben diese ganzen ethnischen Gruppen, die sich irgendwo die Märkte aufteilen und all diese Sachen. Das kann ja wohl alles nicht sein. Da müsste man dann halt mal hart durchgreifen, aber das passiert halt nicht. Stattdessen wird halt irgendwie, keine Ahnung, jemand, der falsch parkt halt. Aber da, wofür haben wir die mehr Polizei, wenn sich Mitteilungen lesen, also von angestellten Polizeibeamten und solche Sachen? Wofür haben wir die Polizei, wenn wir diese Strukturen dulden? Ne, nicht, dass die Leute, wenn die da hingehen und diese Geldwäschebuden ausheben, ne, nicht, dass sie hinterher im Chat Witzchen drüber machen. Das wäre böse. Genau. Das wär dann bundesweite Schlagzeile, nicht der ganze kriminelle Komplex da. Apropos krimineller Komplex. Nein? Radikaler Neuanfang. Radix, die Wurzel, was ist los hier? Wohin steuert die CDU? Wen werden sie da wohl befragen? Ich gucke mal in meine Glaskugel. So, okay, Monitor, ja. Wollte ich mal abspielen. Radikaler Neuanfang, wohin steuert die CDU? Ausgelaugt, kraftlos, orientierungslos, so präsentiert sich die CDU gerade nach ihrer desaströsen Niederlage bei der Bundestagswahl. Nach 16 Jahren an der Macht im Bund müssen sich CDU und CSU jetzt wohl oder übel mit einer neuen, ziemlich harten Rolle abfinden, Opposition. Was genau das heißt, weiß die Partei offenbar selber noch nicht so genau, auch wenn da einige hörbar aufatmen. Endlich ohne Merkel, endlich wieder ein radikal konservatives Profil. Nur, was heißt das eigentlich? Und wie groß ist die Versuchung, sich jetzt ausgerechnet an denen zu orientieren, die mit rechtspopulistischen Parolen Ja, was haben wir hier? Wir haben Trump, wir haben Orban und wir haben den Herrn Kurz. Sind ja auch schon mal komplett identisch, würde ich sagen, ne? Also. Ja, welcher ist jetzt nochmal wer? Ah ja, der Trump hat einen roten Schlips an, daran erkenne ich den. Aber manchmal trägt er auch einen blauen. Jetzt bin ich verwirrt. Aber ich meine, der Kurz hat zuletzt mit den Grünen regiert. Das kann man sich aber in Orban und Herrn Trump auch prima vorstellen, ne? Also. Das muss ja noch deutlicher sein. Wie wäre es mit Hitler noch im Hintergrund? So als halb erkennbarer Schatten. Ja komm, es gibt doch noch Bolsonaro. Den könnte man noch nehmen, vielleicht. Wer noch? Ja, ist aber nicht. Die anderen sind alle so kommunistisch angehaucht. Nicht westlich genug, wahrscheinlich. Ich wäre dafür, dass der eine Expertin in seine Sendung einlädt, die weiß, wie rechte Strukturen sich. Ja, und was ist hier mit der Frauenquote? Nein. Nur alte, okay, zwei alte weiße Männer. Ne? Ja, die Merkel ist jetzt weg und deswegen kann man jetzt radikal konservativ werden. Wie wäre es mal mit einer Frauenquote bei Leuten, auf denen man politisch rumhackt? Irgendwie sowas. Erfolge feierten. Quo vadis, wohin gehst du, Union? Achim Pollmeier, Lara Stratmann und Martin Zucko. Neuanfang. Die Macht ist weg, die Union personell ausgezehrt, inhaltlich entkernt. Vermutlich in der Opposition muss sie entscheiden, wofür sie eigentlich steht und wie sie sich bemerkbar macht. Eingekeilt zwischen einer bürgerlichen FDP in der Regierung und scheinbürgerlichen Radikalen der AfD, die polarisieren und spalten. Die CDU. Schönes Framing, ne? Also ich habe zuerst gedacht, als er scheinbürgerlich gesagt hat, ach, jetzt geht's gegen die Grünen. Aber war ich ganz überrascht. Scheinbürgerlich, das würde ich den Grünen aufdrücken. Und ihren linksradikalen Jugendorganisationen und so. Am Scheideweg. Die Union kann sich entweder dafür entscheiden, nun die schwierige programmatische Erneuerung durchzuführen, oder sie kann den Weg der ja wahrscheinlich viel einfacheren, simplen Polarisierungsstrategie gehen, wo man versucht, kurzfristig Stimmungsmache durch ein Agieren im Kulturkampf zu machen. Agieren im Kulturkampf, so Dinge, die Linken vollkommen fremd und fern sind, dass sie niemals tun würden. Das ist aber so Kulturkampf, das hieße gesellschaftliche Konflikte aufladen und verschärfen. Wirklich ein Weg für die CDU? Ja, man sollte sich die Grünen. Vergangene Woche machte die Bild nehmen, würde ich auch sagen. Dieses Video aus Unionskreisen Schlagzeilen. Ein wilder Zusammenschnitt aus Nachrichtenschnipseln. Es geht um Grüne, Linke und um Gewalt. Verantwortlich dafür die linksextremistische Szene. How dare you? Radikale Klimaaktivisten, kriminelle Ausländer. Die Botschaft: Deutschland stehe am Scheideweg, eigentlich am Abgrund. Der Film soll Auftakt sein für eine neue unionsnahe Kampagnenplattform. Ein Projekt von Unionsleuten wie Caroline Bosbach, Tochter des ehemaligen Rechtspolitikers der CDU, und Armin Petschner-Multari, bisher Social-Media-Experte bei der CSU. Die Homepage der Plattform, diffamierende Fotos etwa vom Grünen Anton Hofreiter oder der Vorsitzenden der antirassistischen Amadeo-Antonio-Stiftung. Tja, das ist eine antirassistische Stiftung, ne? Oh, die war bei der Stasi, Mann. Was wollt ihr? Diffamierende Fotos. Ich meine, bei der Stasi, Anetta, kann ich das gerade noch sehen. Aber beim Herrn Hofreiter, wo war denn? Das war halt ein Standbild, ja. Vielleicht nicht vorteilhaft ausgesucht, aber diffamierend? Das ist ja sehr lustig. Ich habe gerade auch mal die Webseite aufgemacht und wenn man runterscrollt, da sieht man nicht nur das Bild von der Frau Kahane, sondern da sieht man auch, unseren schönen lieben Moderator. Lustig. Mal gucken, ob dir das auch zeigt, dass er selber auch von denen quasi dargestellt wurde. Nee, das hatten sie nicht. Und das waren diese Kampagnen, die sie da fahren, eines radikalen Krawallmachern den Geldhahn zudrehen. Ja. Keine Ahnung, inwieweit die Frau Kahane jetzt unbedingt ein Krawallmacher ist. Aber radikal und Geldhahn zu drehen, würde ich schon sagen. Also, es hat so einen gewissen Vibe, das erinnert mich an Zerschmettert, was der Freiheit dient. Ja. Und ja, und das andere Ding ist halt gegen den öffentlichen Rundfunk, wo sie dann Herrn Böhmermann und wie du gerade schon gesagt hast, Price, den Herrn. Wer ist das? Ja, hier von Monitor. Wrestler. den Wrestler, genau. Und wer war der dritte im Bunde? Ihr habt das doch noch offen. Auch, glaube ich, drei, oder? Ja, ich weiß, dass wir mit meinem Namen ist. Ich und mein Namensgedächtnis. Guck im Chat, da habe ich das Bild gepostet. Es war auf jeden Fall eine Dame, glaube ich, noch, ne? Ja, ja. Die, was macht die? Zapp, glaube ich. Ja, ich glaube auch sowas. Irgendwo. Die Frau Reschke, genau. Nee, das ist nicht die Reschke. Nicht die Reschke? Nee, das ist irgendwo eine andere Tante. Dunkelhaarig. Doch, das ist Frau Reschke. Echt? Ja. Echt? Von Zapp hat die auch mal moderiert, ja. Aber ich glaube schon eine Weile nicht mehr. Aber vor allen Dingen hier Panorama, ne, vom NDR. Das ist die Frau Reschke, ja. Drei Reiter der Apokalypse, habe ich nicht erkannt. Siehst du, so selten gucke ich öffentlich-rechtlich. Ja, okay. Genau. Die Frau Kahane, also ich würde sagen, das spricht auf jeden Fall dafür, dass man dann ein Problem erkannt hat. Also diese Amadeo-Antonio-Stiftung haben wir ja hier schon vor Ewigkeiten, ich glaube, die sind das erste Mal bei uns aufgetreten, als ja halt diese Hate Speech im Gaming-Broschüre von denen rausgekommen ist mit den üblichen Talking Points. Und ja, das ist schon ewig her. Ich glaube, das war irgendwie ziemlich zu Anfang. Genau. Gamergate. Gamergate. Und meines Wissens nach auch vor den üblichen anderen Leuten, ne? Also mit dieser Geschichte. Abgestempelt als radikale Krawallmacherin, der Geldhahn zugedreht werden müsse. In rechtsextremen Kampfblättern sieht das kaum anders aus. Okay, das ist jetzt das Kompakt-Magazin. Ja, tut mir leid, liebe Leute. Es mag ja sein, dass Leute auch aus falschen Gründen was gegen Frau Kahane haben, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch richtige Gründe gibt, um was gegen Frau Kahane zu haben. Also. Übrigens, zusätzlich dazu, da steht unten eigentlich ganz klar so präzise, keine öffentliche Finanzierung für Amadeo Antonio Stiftung. Das heißt, die wollen nicht da irgendwie Steine reinwerfen gehen, sondern einfach sagen, keine öffentliche Finanzierung. Das ist ja was ganz anderes. Es ist einfach nur so, okay, der freie Markt hat entschieden, da sind Leute unzufrieden mit der Dienstleistung und ja, da, bitte sehr. Ja. Und die wollen auch eine Petition unterschreiben, Alter, was für Nazis sind denn das, Alter? Es ist eine eindeutige Übernahme des rechtspopulistischen Kommunikationsstils, der im Wesentlichen... Ja, es ist nicht so, dass sie sich das angeschaut haben und sich dann gedacht haben, das geht nicht. Das finden wir nicht gut. Oh mein Gott, wir brauchen May-May. Wir wollen, dass sich das ändert. Nein, es ist nur Kommunikationsstil, es ist nur Kulturkampf, es ist nur... alles nur Taktik, ja, aber wir machen das natürlich überhaupt keine Taktik, kein bisschen. Vor allem, weißt du, so ist das doch genau derselbe Stil, genauso wie jeder, der irgendwie unzufrieden wäre, halt anfangen würde mit Technologie sein Unmut irgendwie kundzutun. Das ist doch genau derselbe Stil. Wie kann man da sagen, das ist dieser rechte Stil, Mann? Du gehst einfach hin, sagst so, okay, ich bin nicht zufrieden mit den Leuten, die das und das da und da machen, lass Petition starten, lass irgendwie Medienkampagne aufrollen. Das machen die Leute so Grassroots-mäßig und machen kein Astroturfing. Das sollen sie doch machen, Kampf der Ideen und so. Ja, ich habe diese Woche eine Gegenüberstellung gesehen von der anderen Geschichte mit C, nämlich Campact, nicht Kompakt. Also diesen linken Kampagnending. Und da haben sie irgendwie gezeigt, dass diese Derius Erasmus Stiftung, wie viel Geld die bekommt und daneben dann, wie viel Geld die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bekommt. Und das war natürlich so nach dem Motto so, ja, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ist ja gegen Diskriminierung, die anderen sind dafür. Aber Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das sind die mit Frau Reuk vom Center for Intersectional Justice halt irgendwelche Papiere rausbringt und so ein Zeug. Und deswegen ja, ist es halt rassisch identitär da auch alles da drin und wird auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass irgendwie Rassismus abnimmt in diesem Land oder Diskriminierung auf Basis von Rassismus abnimmt, sondern das dann nur verschieben in diesen Rahmen, den ihr irgendwie meint, der dann irgendwie gut wäre für Diskriminierung und so weiter. Also, es wäre ja auch irgendwie toll, wenn die mal differenzierter in ihren Beiträgen selbst wären. Wenn sie sagen würden, okay, ich kann es denen gerne geben, das ist so rechter Kommunikationsstil und so, aber dann sollen sie doch mal ein bisschen Arbeit reinstecken und auch sagen, wie alternativ eine Kritik besser bei ihnen ankommen würde. So, was genau machen die dann in ihrer Kommunikation dann da falsch? Die sind über jeden Zweifel erhaben. Das ist die antirassistische Amadeo Antonio Stiftung. Also gegen die kann man ja nichts haben. Na, hallo, die sind antirassistisch. Ja, aber der Punkt ist halt, okay, ich verstehe schon, ja, man kann gegen die nichts haben. Okay, verstehe. Ja, aber dann muss trotzdem es möglich sein, dass besonders für die Leute, die ja einen guten Job machen, so könnte man sich das erklären, ne, sollten sie ja trotzdem kritikfähig bleiben. Und den Amadeo Antonio Stiftung ist was jetzt? Ist jetzt nicht kritikfähig. Wie kann sie sowohl super gute Arbeit leisten und dann gleichzeitig nicht kritikfähig sein? Also wie? Indem sie die Guten sind für den Antirassismus. Ah ja, okay, das erklärt's. Aus Polarisierung, aus Dramatisierung, aus Feindbildkonstruktionen besteht. Und wenn man diese Stilformen übernimmt, dann gemeindet man sie auch ein Stück weit ein in den Demokratie. Hans-Georg Maaßen, was habt ihr mit Hans-Georg Maaßen gemacht? Genau das Gleiche. Und da habt ihr auch gemeint, müsst ihr jetzt den anderen wählen, man muss, weil ansonsten geht die Demokratie in den Bach runter und alles wird furchtbar. Und guck doch mal, wie schlimm der ist hier, dieser Halbsatz und oh mein Gott. Demokratischen Diskurs und legitimiert sie. Einige Einträge wurden inzwischen geändert, doch die Kritik weisen die Macher zurück. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich teilt man uns mit. Wir verstehen uns als liberal-konservative Kampagnentruppe, die für bürgerliche Politik wirbt. Man wolle durch Überspitzung und auch Personalisierung auf kritikwürdige Umstände hinweisen. Dabei hat die Plattform namhafte Unterstützer. Friedrich Merz etwa sagte über das Projekt: Ich wünsche den Initiatoren im Sinne der Meinungsfreiheit in Deutschland viel Erfolg. Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, schreibt auf Twitter: Ich begrüße das Projekt daher und werde es auch gerne unterstützen. Finanzielle Unterstützung kommt auch von Unternehmen aus dem Umfeld der Mittelstandsunion. Deren Geschäftsführer trommelt ebenfalls für das Projekt und schreibt: Erstens, die haben offensichtlich den richtigen Ton getroffen. Zweitens, es wurde höchste Zeit, dass es so etwas gibt. Ja, kannst du beliebig austauschen mit dem ganzen Krempel, was ihr da von früh bis spät immer erzählt, von wegen, ja, das hat jetzt geärgert, genau die richtigen, tralala, hier und da. Das ist genau derselbe Scheiß. Ich von Opposition Heuss auch bekommen, also. Widerspruch kam prompt, auch aus der Union, etwa vom ehemaligen Generalsekretär Ruprecht Polenz. Er gilt vielen ja, als genau. Das soziale Gewissen der CDU. Weil der erste Experte noch nicht biased genug war, nehmen wir jetzt jemanden, der dafür bekannt ist, in der Union in absolute Außenseiterposition zu vertreten. Super. Dieses Freund-Feind-Denken, das ist ja auch etwas, was am rechten Rand sehr gepflegt wird, um die eigenen Reihen zu befestigen. Nirgendwo sonst. Nirgendwo. Nee. Nirgendwo. Sag mal, du hast da einen Balken in deinem Auge. Um Hass gegen das Establishment, das sogenannte, zu erzeugen, um Angst zu schüren und aus all diesen emotionalen Strömungen dann Zuspruch zu gewinnen. Damit darf sich die Union. Wer bitte schürt denn Hass auf das Establishment ganz besonders? Oder hat das in den letzten 20 Jahren ganz besonders geschürt, Ruprecht? Denk doch da nochmal drüber nach. Außerdem ist doch dieses Hass auf das Establishment-Ding, das ist doch dieses, was er gerade macht, ist ja das nach unten treten. Weil die Leute, die ja Hass aufs Establishment haben, die sind ja so die kleinen Leute, weißt du? So, das ist doch nach unten treten hier. Was ist denn das? Das würde der doch mit keiner anderen Gruppierung machen da. Eieiei. Gemein machen und damit hat sie sich auch nie gemein gemacht. Polenz hält einen Polarisierungskurs in der Union nicht für mehrheitsfähig. Doch auch in anderen Ländern galt dieser Weg als kaum vorstellbar. In Österreich etwa, mehr noch in Polen und Ungarn. Vor allem aber in den... Warum galt das da nicht als vorstellbar? Also, ist doch auch kompletter Bullshit. Allein diese Montage von dieser Projektion mit den ausgelutschten Farben, dieses verschissene Framing kann sich Monitor echt mal sonst wohin stecken. Die Musik sowieso, nervt mich sowieso schon den ganzen Film nach. Das ist auch wahr. Und ich meine, Amerika, Ronald Reagan. Schon wieder vergessen, oder was? Das verstehen die einfach nicht. Die sind zu doof, um weiter als 10 Jahre nach hinten zu gucken. Ja, oder Deutschland, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat auch lauter Scheiße gesagt. Also... Und das war auch. Wo kam der eigentlich nochmal her, Chris? Der kam aus Nordrhein-Westfalen, aber der hat in Hannover gewohnt, ja. Die Scorpions und er und all diese schrecklichen Dinge, ja. Ja, leg du mal nur schön ab von deinem Frankfurter, ja. In den USA, wo die Republikaner unter Donald Trump das Land gespalten haben. Die haben das gespalten, ja. Die haben das gespalten. Hm. Das ist nicht so, dass der Trump da was bedient hat, was es sowieso schon gab. Sondern der hat es gespalten. Ne? Der hat das alles da nur reingepackt. Das war nicht da. Diese ganze Unzufriedenheit mit irgendwelchen Freihandelsabkommen oder so, das gab es überhaupt gar nicht. Der Trump hat es den Leuten nur eingeredet, ja. Die Partei wurde zur Radikalisierungsmaschine. Ja, die wurde zur Radikalisierungsmaschine, aber eure Demokraten mit der ganzen Identitätspolitik, ganzen Bullshit, so überhaupt nicht, ne? Das ist eine Befriedungs- und Vereinigungsmaschine, ja. Deutschlandtag der Jungen Union vor 2 Wochen. Zu Gast war auch Rick Loggery aus den USA, Vertreter der jungen Republikaner und ausgewiesener Trump-Fan. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit euch zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen. Wir müssen uns zusammentun im Kampf gegen den Sozialismus. Er ist weltweit auf dem Vormarsch und wir müssen ihn bekämpfen. Applaus. Das sagen Medien, tragen mir das im Brustton des Entsetzens vor, was der da sagt. Und im nächsten Bericht geht es dann wieder um die ständige drohende Machtübernahme von Nazis im Parlament und alles Mögliche, weißt du? Hm. Es ist so ermüdend, öffentlich-rechtliches Fernsehen zu gucken. Ich weiß schon, warum ich das nicht tue. Aus für einen Mann, dessen Partei eine demokratische Wahl in den USA nicht akzeptieren wollte und dessen Präsident zum Sturm aufs Kapitol blies. Bullshit. Und das ist nämlich genau dieses Ding auch schon wieder. Also selbst die Leute, die da seinen Kanal gesperrt haben, sein Twitter-Konto gesperrt haben und dieses Zeug, selbst die haben nicht gesagt, dass er dazu geblasen hat oder so, sondern die haben gesagt, dass er was getwittert hat, was so verstanden wurde, dass man da jetzt was tun sollte. Das haben die gesagt. Und dass er da aktiv zu aufgerufen hat, ist Quatsch. Das könnt ihr jetzt natürlich so behaupten, weil es keiner mehr nachprüfen kann oder so. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Falschbehauptung. Doch, der hat gesagt, die Leute sollen friedlich demonstrieren. Das ist ein offensichtlicher Aufruf zu Gewalt. Ich meine, wie soll man das bitte anders interpretieren, wenn Trump das sagt, ne? Hallo? Offenbar gibt es da in der Jungen Union keinerlei Berührungsängste. Ja, keinerlei Berührungsängste. Die bisherigen Experten waren mir noch nicht scheiße genug, Monitor. Also ich fände es gut, wenn du jetzt jemanden bringst, den ich richtig, richtig scheiße finde. So jemanden, mit der bei der Antifa auftritt, ne, mit denen da Kumpel ist und so. Weil dann hättest du auch ein echt ausgewogenes Expertengremium berufen. Wenn du jetzt jemanden hättest, der noch so richtig, richtig knalllinks wäre eine gute, ausgewogene Berichterstattung gewesen. Wir haben in anderen Ländern auch gesehen, dass konservative Parteien sich radikalisiert haben, dass sie diesen einfachen Weg des Kulturkampfs übernommen haben von der extremen Rechten, auf den schnellen Erfolg abgezielt haben, diesen Weg gegangen sind. Und was wir in all diesen Ländern sehen, ist, dass es zu Spaltungen in der Gesellschaft gekommen sind, dass diese Spaltungen, diese Polarisierung verstärkt worden ist, dass sehr vieles durch Konservative sagbar geworden ist, was davor nicht sagbar war. Du hast da einen Balken im Auge! Ja, das war die Frau Strobel für die Leute, die uns nur zuhören. Die Dame mit den 3 Likes und dem Auftritt bei der Antifa. Und die meint, dass die Liberalen nur Mimikry betreiben und in Wahrheit gar nicht gute Leute sind. Super Expertin auf jeden Fall. Und was haben wir da schon wieder gehört? Die Rechten betreiben Kulturkampf. Ja, und die Linken überhaupt nicht, ne? Kein bisschen. Nee. Leute spalten mit Identitätspolitik und so, machen ja auch nur die Rechten, haben wir ja auch schon mehrfach gehört. Und vor allen Dingen, die Grenzen. Und ich wette mal, wenn wir mal. Wir sollten besser die Grenzen des Sagbaren einschränken, so wie sich Frau Strobel das vorstellt. Ansonsten, Polarisierung. Eine Strategie, die auch in der Union nicht neu ist. Gerade im Osten, wo die AfD besonders stark ist. Wo ein Unionspolitiker wie Hans-Georg Maaßen vielen als Heilsbringer gilt. Ein Mann, der klar polarisiert und auf die Themen der AfD setzt. Ohne klare Distanzierung seitens der Parteispitze. So, Beispiele braucht man nicht bringen. Ist alles klar. Der, ach, wie der da polarisiert und so und die Themen der AfD bringt. Ja, aber hast du nicht gesehen, die Plakate, die hingen am gleichen Pfahl. Das ist doch alles. Definitiv, dieses Framing, das ist wirklich für jemanden, der Medien irgendwie analytisch guckt, ist das wirklich widerlich. Wie einseitig und wie mit welchen Es ist so platt, die geben sich einfach keine Mühe mehr. Nee. Das geben sich nicht mal mehr Mühe. Also klar, hier, dass es schön aussieht oder so, aber geben sich sonst keine Mühe mehr. Sie geben sich keine Mühe mehr zu verstecken, dass sie halt hier optisch und musikalisch und in der Wahl der Worte einfach Propaganda betreiben. Anders kann ich das nicht mehr ausdrücken. Wenn du drei Experten hast, die alle im gleichen politischen Boot sitzen und einfach nur den Teufel an die Wand malen über eine Sache, von der sie noch gar nichts wissen, wegen einer Aktion von ein paar Abgeordneten, wo der Merz gelacht hat über eins von den Memes oder was. Es ist wirklich erbärmlich, Reste, wirklich erbärmlich, dass so ein Hetzbericht, das ist wirklich aktuelle Kameraniveau. Ja, und was sie die ganze Zeit Polarisierung nennen, also ich habe mal ein paar Artikel da von der Seite angelesen und ich habe jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass da jetzt nur eingedroschen werden soll auf irgendwen. Klar, diese Sachen, die sie da gerade gezeigt hatten, diese plakativen Dinge mit diesen drei oder zwei, ne, ich glaube, es waren drei Sachen. Einmal halt den öffentlichen Rundfunk reformieren, den Krawallmachern kein Geld geben und das dritte Ding war gendern, nicht gendern. Das sind ja diese drei Kampagnen, die sie da fahren wollen. Aber die Artikel, die da drauf waren, waren jetzt A, als Meinung zu erkennen, auch von den größtenteils, glaube ich, Damen, die das da geschrieben haben. Und das eine war halt von dieser Frau Schwarz, wenn sich der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern, das war die aus dem Team Merz war, wo ihr dann von aufrechten grünen Jugend-Feministinnen hier ohne Gendern, weil es waren Frauen, vorgeworfen wurde, sie wüsste nicht, wie man sich die Haare richtig pflegt. Ne, das war so ganz großes analytisches Level. Und da ging es halt darum, dass eine Frauenquote oder diese Fixierung auf Frauen und junge Leute und Diversität halt dieser Partei nicht steht, nicht passt so. Ne? Das braucht man sich nicht drauf fixieren. Und das sagt eine junge Frau. Ne? Und warum ist das Polarisierung? Das ist überhaupt keine Polarisierung. Das ist eigentlich nur logisch. Und ja, gerade in der konservativen Partei, ne, passt das auch wirklich nicht hin. Und das ist Beschäftigung mit Themen, die da dieser Sache fremd sind und die nur da auch da halt einen Keil reintreiben, ne, dieses ewige Gelaber von wegen, bei uns ist ja alles so ungerecht und die kommen ja alle nicht weiter und die ganzen Leute, die eigentlich da durchkommen sollten, die kommen ja alle nicht durch und das machen sie dann fest an, ja, guck doch mal, zähl doch mal hier die Geschlechtsteile durch, so. Und diesen ganzen Quatsch. Und da gibt es ja auch bei der Union genug Leute, die da jetzt nach der Macht streben, die das halt auch so sehen. Also mit den Frauenquoten und so. Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Hier vor allen Dingen die Frau Schön aus dem Saarland. Und diese Frauenunionschefin, Frau Wiedmann-Mautz, von der haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal so einen Bundestagsredebeitrag da gebracht, der komplett unterirdisch war, aus meiner Sicht. Und wenn das da so die Qualität ist, auf die die da jetzt setzen wollen, ja, dann viel Glück. Also ich glaube, da fahrt ihr mit der Frau Bosbach und der Frau Schwarz hier von diesem Republic auf jeden Fall besser. Weil also von denen habe ich bisher nur vernünftige Sachen gehört. Maaßen hat die Wahl verloren. Trotzdem glauben viele hier, dass sein Weg auch in Zukunft der richtige ist. Auch Maaßens Kreisvorsitzender Christopher Oter möchte, dass Maaßen in der Partei künftig mehr Gewicht bekommt, zumindest im Osten. Das würde der Partei helfen, auch mit den Schlagworten der AfD. Kriminelle Migranten, Masseneinwanderung, Bevormundung. Ich denke, er war in der Situation der richtige Kandidat und hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, dahingehend, dass er wirklich versucht hat, nah an die Leute ranzukommen. Und dass er eine Rolle spielen könnte in dem Landesvorstand, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie viel Zuspitzung ist legitim? Alter, was sind das für dumme Fragen? Und diese Musik auch dazu, dieses... Ey, das ist... Ich musste eins an John Carpenter Zuspitzung. Denken. Weißt du, so Halloween oder... Das ist echt die Halloween-Edition von Monitor. Wunderbar. Gruselig. Nicht, dass wir noch einen Strike von John Carpenter kriegen. Hier wird überall zugespitzt. Meinst du nicht auch, hier wird zugespitzt, Frau Ströbel? Ja, hier wird so zugespitzt, wir werden alle sterben. Warte, aber wenn ihr der Annetta viel Geld gebt, dann haben wir eine Chance. Ja, gegen die Zuspitzung, ja. Die kommen dann mit der marxistischen Feministin Frau Kracher und erklären uns die Welt, damit sie nicht mehr so zugespitzt ist. Wie das Gebäude, ich sehe das schon hier vorne auch so dreieckig oben zugespitzt und dann steht auch noch dieser obszöne Satz, den deutschen Folge darunter. Ich weiß gar nicht, wie die auf sowas kommen. Hier vorne läuft, glaube ich, der läuft, glaube ich, direkt weg hier, der Mann im Vordergrund, weil das so zugespitzt wird. Hat eigentlich jemand Mohammed Amjahids Einlassungen über die deutsche Cuisine eingereicht? Ja, nee, eingereicht nicht, aber gelesen habe ich. Mohammed Amjahid hat getwittert, dass wir den Gastarbeitern dankbar sein müssen, weil sie uns das Essen gebracht haben, das Gute. Davor sei in Deutschland wenig bis gar nichts los gewesen. Was mit wenig Essen zusammenhängt. Ja. Kann dem Alten mal jemand eine Bratwurst reichen? Also Currywurst. Currywurst. Aber ja, nicht zugespitzt. Nee. Dienstagmorgen. Guck mal da, er läuft. Er läuft weg. Die Zuspitzung. Erste Sitzung des neuen Bundestages. Für die Union wird immer klarer, in der Regierung wird sie wohl keine Rolle spielen. Und die neue Regierung könnte als erstes Mal die Sitzordnung ändern. Dann landet die Union direkt zwischen der FDP und der AfD und muss zeigen, wie sie sich in ihrer neuen Rolle positioniert. Die Musik. Die Musik, Georg. Spooky Monitor. Ja, Tales. Ja, die CDU. Tales from the Crypt hier. So, ist es wirklich so passiert oder haben wir uns die Geschichte da ausgedacht? Genau, jetzt kommt der Johnson Frex rausgejumpt. Das Ding haben wir eigentlich zusammengeschnitten gestern. Ja, also jetzt mal sehr traurig das Ganze, aber es wird ja jetzt irgendwie, ja, es wird ja quasi so der Grundstein gelegt, okay. Die CDU ist jetzt führerlos und jetzt passiert das Gleiche wie in Amerika mit den Republikanern und sie radikalisiert sich. Also das ist ja quasi so der Grundtenor der ganzen Sache gewesen. Die Frage, mal gucken, wie weit das weiter vorangetrieben wird, dieses komische Narrativ. Die Frage, die sich aber dann automatisch stellt, ist, wer ist Donald Trump? Friedrich Merz? Nee. Ja, hast du doch gesehen. Ja. Maaßen als Donald Trump. Ja, klar. Oh, ja, klar. Da bist du was auf der Brille mit so runden Gläsern. Das ist doch, der hat doch den perfekten Bösewicht-Look. Also in Wahrheit ist der Maaßen so ziemlich der Anti-Trump. Also der ist doch nur wirklich so ein total ruhiger. Umso leichter kann man ihn framen. Ja. Du brichst es wieder auf die realistische Ebene. Ja, ich muss mir das gerade so vorstellen, wie er dann da irgendwie lange ausholt über seine gute Zusammenarbeit in der Migrationspolitik damals mit Otto Schily und so und am Ende dann irgendwie sagt, crap him by the pussy oder wie. Oder womit wir vielleicht gar nicht rechnen, wäre so eine eiserne Uschi. Weißt du, dass sie aus Brüssel zurückkommt und dann mit harter Hand die Sozialleistungen zusammenzustreichen oder so. Meinst du, ja. Na ja, gut, ich meine, wenn es alle Leute vergessen haben. Also wer soll das sonst machen? Jens Spahn mit Hut oder? Ja, jetzt wollen sie ja eine Mitgliederbefragung wohl machen. Ich denke mal, dass dann einfach hier Merz bei rauskommt. Oh ja, hier. Silke hält Amthor. Das ist natürlich ein guter Hinweis. Amthor kennt natürlich auch. Nee, glaube ich nicht. Wenn er dann den Anschluss an Österreich mit Kurz als Doppelspitze. Wart ab. Die werden noch ganz rechtslastig werden. Ich weiß das schon. Du hörst die Musik. Ding. Das ist wirklich ein unterirdisches Stück Journalismus. Ja. Das sage ich nicht, weil ich den Georg nicht mag oder weil ich Monitor nicht mag. Früher war Monitor, in den 80ern war Monitor das Ding. Die haben Sachen aufgedeckt und die haben Informationen verteilt, die du nicht in deinen Nachrichten gekriegt hast. Nicht so einen Unsinn verbreitet wie du, Georg. Das ist wirklich traurig, was du aus der Marke gemacht hast. Also das hier ist wirklich ein Tiefpunkt. Und das, wenn du mir in die Augen gucken könntest jetzt, Georg, würdest du das zugeben, glaube ich, weil du musst doch selber sehen, dass dass so eine Stimmungsmache genau das ist, was du eigentlich der AfD vorwirfst. Ja, und diese ganzen Leute, die ihr habt, die sind zwielichtig, ne? Die sind wirklich zwielichtig hier mit euren Experten. Aber das ist ein strukturelles Problem, weil man weiß ganz genau, man könnte jetzt da, die würden jetzt sagen, so, ja, wenn dir das nicht gepasst hat, so, wenn du jetzt da den Fehler gefunden hast, dann schick doch mal, beschwer dich doch, ne, Rundfunkrat und so. Du weißt schon ganz genau, was dann da wieder zurückkommt. Du könntest diesen Redakteuren da jetzt eine Mail schreiben und du könntest jetzt sagen, ich finde das nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Da würden sie dann sagen, aber unsere Experten sagen, ist ja auch so. La, la, la, la, la. Experten sagen es auch so, weil das ist das Standardding bei denen, ne? Und damit sichern sie sich da halt eben auch ab. Das ist jetzt eine richtige Berichterstattung, weil die Experten sagen es, ne? Die Experten sagen es und wir haben gesagt, die Experten sagen, und damit ist uns nichts vorzuwerfen. Deutscher Journalismus, herzlichen Glückwunsch. Gemeinwohl. Ja, dieses hier war auch von Republic. Die haben ja einen Weltartikel zitiert, den OPEX, glaube ich, auch gelesen hat. Wenn er gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall, der Kampf um Deutungshoheit in Sachen Identitätspolitik ist auch in Frankreich voll in Brand. Linke Aktivisten stellen dort die Religionskritik in Frage und halten die Mohammed-Karikaturen für rassistisch. Präsident Macron schlägt jetzt zurück. Und das fand ich insofern bemerkenswert, weil sie ja da auch die Tochter von Herrn Bosbach da dabei haben. Und ich kann mich noch gut erinnern an das, was ich nach wie vor für den schlimmsten Antrag überhaupt halte, den es im Deutschen Bundestag je gegeben hat, nämlich nach einer von diesen Geschichten mit irgendwelchen Karikaturen. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt noch schon beim Jütlandsposten war oder dann bei Charlie Hebdo oder so. Auf jeden Fall gab es da einen Antrag, auf dem auch der Name Bosbach stand, wo sie halt gemeint haben, dass sie diesen Paragraphen 166, ist es glaube ich, StGB, halt, wo wir letzte Woche glaube ich auch schon drüber geredet hatten, mit dem Verunglimpfen von Religionsgemeinschaften, warum sie den gerne verschärfen wollten. Weil das ja so schwierig ist, damit irgendwen dran zu kriegen und so. Und es wird ja überall hier die Religionen schlecht behandelt und so. Und die Ansicht zum Verhältnis von Religion und Staat könnte nicht unterschiedlicher sein zwischen Deutschland und Frankreich. Da gab es auch mal eine richtig gute Dokumentation von Arte darüber. Arte weiß da natürlich ganz gut Bescheid. Das ist ja so eine Kooperation von Deutschland und Frankreich. Und ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo finden kann, aber da haben sie das mal gezeigt, wie groß da teilweise die Unterschiede sind. Also in Deutschland sind diese Bischöfe hohe Beamte und in Frankreich kriegen die Spenden. Also die kriegen ein bisschen Gehalt und können umsonst wohnen und ansonsten leben die da von ihrer Gemeinde, von Spenden. Und also weil sie ja in Frankreich halt eben Laizismus haben, also eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Und in Deutschland haben wir hier ein Kooperationsmodell, wo die Kirche halt mit Geld und Macht in sämtlichen Bereichen da halt totgeschmissen wird. Und wir das ganz prima finden und ganz wichtig finden, dass man Religionsgemeinschaften in jeden Bullshit irgendwie mit reinholt. Und in Frankreich sehen sie es halt komplett anders. Und ich fand das enorm lustig, dass jetzt hier der konservative Boogeyman hier, wo wir gerade gehört haben, wie schlimm die sind und wie rückwärtsgewandt und polarisierend. Und die hier halt eben im Endeffekt im französischen Laizismus hier hochhalten. Fand ich ganz ironisch, fand ich ganz nett. Also die Revolution in Frankreich von 1789, ne, das war ja eine linke Revolution. Ne? Ja, und jetzt kommt sowas, upsi, upsi. Ja, was hatte die Welt jetzt geschrieben? Zu dem Artikel, das ist nicht den Abel eingesendet hat, der hat einen von Don Alfonso gehabt. Nee, das tut mir leid, dann hast du das übersehen. Oh, weil nee, der stand ganz unten und der andere war ganz oben. Dann hast du den wohl nicht gelesen und den von Don Alfonso habe ich hier gar nicht mit drin. Hat das ja prima funktioniert. Hä? Aber Abel hat doch gesagt, dass er da so den neuesten Beitrag von Don Alfonso da drin hat. Den habe ich zweimal durchgelesen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, okay? Ich kann darüber erzählen. Don Alfonso schreibt in seiner Kolumne darüber. Ja, vielleicht können wir den ja noch reinpacken, bevor wir in den Wald gehen. Ich kann ja was anderes zu Macron sagen. Weil der Macron fährt ja nicht nur, was diese Kulturpolitik, die du vorhin geschrieben hast, Chris eine sehr andere Spur als sehr viele andere Länder in Europa. Er macht das ja auch militärisch, wirtschaftlich und energiepolitisch. Heißt, immer mehr Atomkraftwerke. Na gut, ich meine, von irgendwem werden wir den Strom kaufen müssen zukünftig. Und der setzt sich halt da in die Gegenposition zu Deutschland. Und darauf wird das Ganze hinauslaufen. Wir werden zukünftig den Atomstrom von Frankreich kaufen, weil wir nicht mehr genug Strom selber produzieren können. Und die Franzosen führen dann Krieg in der ganzen Welt, um an die Rohstoffe zu kommen. Um, ja, ne? Schöne Zukunft. Lohnt sich wieder Französisch zu lernen. Ja, und Korrektiv hat hier einen, ja, sie nennen es einen Faktencheck, aber ich nenne es ja immer ganz liebevoll Narrativrettung. Und das haben sie auch hier wieder betrieben, Narrativrettung, weil das Narrativ ist ja Afghanistan. Da gibt es ja lauter Leute, die eigentlich Demokraten sind und so und die man ganz prima halt nach Europa holen kann. Und jetzt hat die böse, böse AfD im EU-Parlament da aber so eine Pew Research-Studie herausgefischt, was so diese Standard-Pew Research-Studie ist, die von 2013, glaube ich, die ich auch schon zigfach, die halt bekannt ist, wo ja unter anderem die Zustimmung in verschiedenen Ländern zur Scharia ermittelt wurde. Und der Faktencheck sagt jetzt hier, der Behauptung 99% der Afghanen wollen die Scharia, fehlt Kontext. Und was sie jetzt hier halt eben schreiben, also der Afghanistan war ganz oben in dieser Statistik, ich glaube gefolgt von Pakistan, und ganz unten waren osteuropäische Staaten. Und sie sagen jetzt hier, dass ja 99% der Menschen die Scharia zum Gesetz machen wollen, das würde ja überhaupt nichts aussagen, weil die Scharia kann ja viel bedeuten. Und was haben sie für Experten? Sie haben einmal irgendwie, was war das, dieses genau, UFUG, wenn ihr euch noch erinnert, dass die sind auf jeden Fall Berliner Verein UFUG, die sind Demokratie Leben gefördert. Und das Zweite, was wir haben, ist Bundeszentrale für politische Bildung. Schreibt, die Scharia sei kein Gesetzwerk, wie beispielsweise das Bundesgesetzbuch. Scharia sei ein Oberbegriff für die Gesamtheit der Handlungsweisen, die den Menschen im muslimischen Glauben auferlegt seien und so weiter. Und Bundeszentrale für politische Bildung sind ja die Herrschaften, die Frau Nebi El-Hassan sich da rangeholt haben, um zu erklären, was Scharia bedeutet. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie dieses Video noch mit Kopftuch da gemacht hat, wissen wir ja jetzt mittlerweile, dass sie da selber islamische Ansichten hat. Das hat sie ja im Prinzip eingeräumt, dadurch, dass sie ja dann irgendwie gesagt hat, dass sie da damals bei dieser Moschee dann da war, dieser blauen Moschee in Hamburg, und dass sie das mittlerweile alles anders sieht. Aber wir wissen ja dann jetzt, dass sie das damals auf jeden Fall noch so gesehen hat. Mit anderen Worten, als sie euch da erzählt hat, Scharia bedeutet ja nur irgendwie gutes Leben, auf sich Acht geben und so. Da war sie ja eine überzeugte Islamistin. Und trotzdem ist das hier natürlich super Expertise. Und dann haben sie noch eine Islamwissenschaftlerin von der Universität Freiburg, die auch sagt, das ist ideal, einer von Gott für den Menschen vorgesehenen Rechtsordnung. Und so weiter und so fort. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist, selbst wenn das jetzt alles richtig ist, was die Herrschaften hier als Experten sagen, Korrektiv behauptet hier, dass ja das im Endeffekt stimmt, was die AfD sagt, nämlich dass einfach Pew Research gesagt hat, ja, 99% wollen halt Scharia. Also sie sind quasi hingegangen, haben gesagt, hey Leute, willst du Scharia? Und die haben gesagt, jo, ich will Scharia. Und da haben sie aufgeschrieben, ja, ihr 99% wollen Scharia. Aber das ist gar nicht der Fall. Sondern die haben nämlich nach konkreten Dingen gefragt. Also diesen Sachen mit, sollen jetzt Dieben die Hände abgeschnitten werden? Na, und was gibt's da noch so für Zeug? Also Sachen, die in der Scharia sind. Ja, genau. Steinigung für Ehebruch. Steinigung für Ehebruch, solche Dinge. Das sind die konkreten Sachen, nach denen die gefragt haben. Und das hat hier aber der Faktencheck nicht recherchiert, Und deswegen haben sie sich hier nämlich schön ein Eigentor geschossen mit ihrem Narrativ retten, weil nämlich Narrativ nicht gerettet ist. Nämlich 99% der Afghanen wollen nämlich nicht diese Scharia, die ihr beschreibt, sondern die wollen die mit dem Hand abhacken und so. Die Scharia wollen die. Und das hat nämlich diese Umfrage ergeben. Und die Rohdaten kann man sich bei Pew Research halt auch runterladen, wo dann auch steht, welche Fragen die da gestellt haben. Und das waren halt eben solche Fragen. Und diesen Vorwurf, den sie hier machen, dass das ja zu allgemein wäre, einfach nur zu fragen, ob man die Scharia befürwortet oder nicht, der stimmt. Und glücklicherweise haben die das auch gar nicht gemacht, sondern die haben die noch konkreten Dingen gefragt. Pech gehabt. Pech gehabt. Also diesen Artikel, den kann ich innerhalb von einem Wort zusammenfassen. Die ganze Arbeit kann ich in einem Wort zusammenfassen. Äquivokation, okay? Das ist ein Fehler im Denken, bei dem du einfach sprachlich hingehst und als Taktik verwenden kannst und sagen kannst, ein Wort wie Scharia kannst du dann mehrdeutig definieren und dann einfach eine Definition einfach austauschen und auf eine ganz andere argumentieren. Es ist kein Strohmann, das ist eine Äquivokation. Du verwendest Mehrdeutigkeit von Begriffen und dann tauschst du einfach Definitionen, um die es dir passt. Ja. So, und das ist genau dieses Ding. Die gehen da hin und sagen so, ja, die Scharia gibt es nicht. Ja, das steht da auch in dem Artikel drin. Das steht da wirklich so drin, so die Scharia gibt es nicht. Das kenne ich auch davon, dass die Leute sagen, ja, die Antifa gibt es nicht. Ja, trotzdem ist das halt, gibt es sie trotzdem, weißt du? Ja, Alter, das ist aber schon echt interessant. Diese also Pew Research Daten sind wichtig und richtig, Mann. Und ja, das ist auf jeden Fall korrektiv. Ne? Also das beschreibt die wirklich perfekt. Da haben sie jetzt was, wo halt eben was in deren Narrativ von deren Richtung halt schaden würde. Und da müssen sie dann sofort reingrätschen und sagen, hier, nee, das ist ja alles Käse. Guck mal hier. Aber im Endeffekt, ja, tut mir leid. Narrativ nicht gerettet. Viel Glück beim nächsten Mal. Und ja, man sollte sich nicht so an so Worten aufhängen, ja, ob man es jetzt Scharia nennt, ja, oder ob man es ja religiöse Herrschaft nennt, ja, wir haben ja halt kein religiöses Gesetz in Deutschland, wir haben ja ein bürgerliches Gesetz und ein bürgerliches Gesetzbuch dazu, das war einem Chat-Teilnehmer besonders wichtig, aber die Schweizer haben ein Bundesgesetzbuch. Und es bringt halt nichts, sich so über solche Worte wirklich zu streiten. Genau. Doch klar, die Leute in Afghanistan, die sind religiös geprägt. Und ob sie jetzt radikal sind oder nicht radikal, das wäre eine sinnvollere Frage da gewesen. Aber dass sie einer religiös geführten Regierung zugeneigt sind zu 99%, das könnte man da rausziehen. Und dann sollte man nochmal die Unterfrage stellen, okay, wie viel davon wollen denn halt die Scharia in welchen Ausprägungen haben? Ja, weil da gibt es ja auch standardisierte Sachen international, die praktiziert werden. Die haben die doch konkrete Sachen gefragt. Die haben die ja nach konkreten Regeln gefragt, ob sie die haben wollen oder nicht. Die haben die ja gerade nicht gefragt, einfach nur, ob sie Scharia haben wollen oder nicht. Das ist jetzt nicht richtig rausgekommen. Die haben die ja nach konkreten Sachen gefragt. Aber Korrektiv hat das nicht recherchiert. Und deswegen haben die gedacht, dass sie die einfach nur gefragt haben, ob sie Scharia wollen oder nicht. Außerdem, weißt du, die könnten da eigentlich auch ohne darüber irgendwie daran zu zweifeln darauf kommen, weil die müssten doch ganz klar selbst, weil es deren Narrativ ist, so überall ist Kultur außer in Deutschland, hingehen und sagen, ja, natürlich haben die eine andere Kultur, natürlich haben sie eine andere Ansichtsweise. Was glaubst du denn da zu finden? Die Wahrscheinlichkeit, dass du da Individuen und Menschenrechte halt findest in Ländern, die schon halt einfach eine ganz andere so Kultur und Struktur haben von Gesetzen her und halt religiöser sind und halt das Gesetzen im Islam ist halt von der Scharia diktiert, nicht von irgendwie Menschenrechten. Was erwartest du, was die Leute dann eher haben wollen? Das, was sie kennen. Und Leute aus Islam und aus Scharia besetzten Regionen wollen halt das, was sie halt haben. Es ist so, was hast du da erwartet, Mann? Das ist so dämlich. Was sagt eigentlich Nemimimi El-Hassan zum Thema Scharia? Wissen wir nicht. Ja, ich habe letztens schon gedacht, so wahrscheinlich klebt sie sich dann bald einen Bart an und sagt, hier, ich bin jetzt die neue Quarks-Moderatorin und sie nennt sich dann GBL Hass aus. Tudum. Ja. Auf jeden Fall. Chris, die schlechten Wortwitze sind meine Aufgabe. Was ist denn das? Hör auf, meine Quote zu erfüllen. Auf jeden Fall ist es eine schwierige, schwierige Abwägung, sagt der WDR-Intendant Buro. Die hatten jetzt hier nämlich wieder so eine Sitzung im Rundfunkrat und die Dame war Thema. Und ja, zahlreiche Mitglieder haben sich zu Wort gemeldet und überwiegend gegen eine Beschäftigung von El Hassan beim WDR, in welcher Form auch immer, ausgesprochen. Und ja, aber Herr Buro sah das anders. Hier den Satz finde ich großartig. Unterschiedlich bewertet wurde jedoch die Frage, ob die Meinungsbekundungen der palästinenserstämmigen Journalistin wirklich als antisemitisch eingestuft werden können. Wenn sie sich freut, dass palästinensische Terroristen aus dem israelischen Gefängnis abhauen, weiß ich nicht, wie man das anders deuten kann. Aber ist nur meine Laienmeinung. Ich bin ja nicht beim WDR. Ja, was halt auch schön ist, der Rundfunkrat hat überhaupt nichts zu sagen. Wir haben hier nichts zu entscheiden, sagt was das allein wieder gekostet Meyer hat für Laura. Die was das allein wieder gekostet hat für die Schnittchen und den Kuchen und den Kaffee und dahin fahren und da rumsitzen. Ja, aber ich glaube, die tagen so oder so, oder ist das nicht so, dass die sowieso irgendwie alle halbe Jahre irgendwie zusammenkommen? Ja, kann sein. Ja, aber ihr versteht es nicht, Leute, okay? Ihr sagt das nur, weil ihr die Frau nicht ausstehen könnt, weil ihr Frauen hasst, die ihr scheiß Gamer geht, Leute. Da steht doch, El Hassan hat sich mittlerweile von der Demonstration distanziert. Die ist da weggegangen. Die Demonstration war einmal, die ist jetzt vorbei, okay? Die steht da nicht mehr da auf dem Foto. Die ist da nicht mehr da, okay? Die ist da weggegangen. So, die hat sich distanziert. Also hier, ihr Frauenhasser, Alter. Wow, schlimm, Alter. Immer diese Dabbler, immer diese Gamer. Uff. Schwierige Abwägung. Und hier haben wir nochmal Quarks. Quarks sagt, in NRW geht ab Dienstag am Platz müssen SchülerInnen im Unterricht keine Maske mehr tragen. Eigentlich spricht aber einiges für die Maskenpflicht im Klassenzimmer. Nämlich, laut Quarks, auch Kinder und Jugendliche erkranken an Long-Covid. Sie leiden dann lange nach der Corona-Infektion an Symptomen wie Erschöpfung, Husten, Brustschmerzen, Angststörungen und Depressionen. Und Quarks weiß scheinbar, dass das dann was mit der Corona-Infektion zu tun hat. Mit den Depressionen und den Angststörungen und so. Das wissen die scheinbar. Ich meine, die Sachen mit Long-Covid, so ja, und dazu haben sie dann zusätzlich noch Sachen so rausextrapoliert. Macht schon irgendwo Sinn, weißt du? So, das kann solche Effekte auf Kinder haben, eben weil das halt so dein Atemzeugs beeinflusst und dafür halt sorgt, ja, wenn du schlechter atmen kannst, dann kommen halt Angststörungen damit und damit zusammenhängen Depressionen. Also es ist nicht so, dass du jetzt Long-Covid hast und bist depressiv, weißt du? So, aber besonders bei Kindern, die sich noch entwickeln, es ist im Endeffekt so eine Extrapolierung so und es ist schon okay, es ist nicht kontrovers, es ist voll okay. Aber was sagen die da noch? Ständige Regeländerungen können Kinder und Jugendliche belasten. Ja, okay, das ist dann schon irgendwo Quatsch, weil ich meine, das Gehirn ist fucking plastisch und so und die Kinder erleben ja im Endeffekt jetzt gerade diese ganze Pandemie auch zum allerersten Mal und passen sich daran an, also wir sind keine Blank Slates, weißt du, so und das kann sie belasten, klar, aber das kann sie auch irgendwie dann, sie passen sich an die Belastung an, das ist nicht so, dass es dann heißt, du bist jetzt belastet und das bleibst du für immer chronisch, weißt du, nee. Besser Regeln kontinuierlich beibehalten. Das ja, ist besser. Ja, und ich meine, darüber streiten wir uns doch schon die ganze Zeit, oder? Was sind denn bitte schön die kontinuierlich verhaltenen Regeln? Vor allen Dingen, wenn du sagst, OPEX, die Angststörungen und Depressionen kommen, weil man nicht richtig atmen kann. Ja, aber mit der Maske ist das alles besser, oder wie? Nee, mein Punkt ist nicht, dass es da besser ist. Das ist nicht dieses Ding von, ja, Zigaretten sind weniger schlimm als Heroin. So. Also es, sind Zigaretten gut, okay? Mein Punkt ist halt eben, dass beides im Endeffekt gammelig ist, aber wenn du vorbeugen kannst, ist es besser, als Long-Covid zu haben, weißt du? Ja, also so. Mein Punkt ist, dass sie unmöglich wissen können, dass diese Sachen wirklich mit der Infektion jetzt zu tun haben und nicht mit anderen Faktoren. Also im Endeffekt stimme ich dir zu, das sind mehrere Parameter, die da eine Rolle spielen, selbstverständlich, weißt du. So, aber die sagen auch nicht, dass irgendwie jedes von den Kindern das dann entwickelt, sondern dass es im Endeffekt schon so ein Ding ist, was zu bedenken ist. Weil, aber auch da könnte ich dir auch zustimmen, tue ich auch, ne, und sagen, dass ja, Angststörungen haben sie durch Long-Covid, würde ich soweit schon gehen zu sagen. Aber der Punkt ist, wie lange halten diese Angststörungen denn dann an, weißt du? So, man müsste wirklich Langzeitstudien dazu anrichten und dann erst in irgendwie 10 Jahren die Kinder verfolgen, die Long-Covid hatten, dann messen, wie krass diese Angststörungen denn sind und wie die sich entwickeln. Weil haben ist eine Sache, behalten langfristig ist eine andere. Angeblich werden in Restaurants 1,5 Meter Abstand meist eingehalten, im Klassenzimmer nicht. Angeblich. Ein Restaurantbesuch ist freiwillig, der Unterricht nicht. Ja, schön. Und wer will mir denn erklären, dass das mit den Erschöpfungen und Husten nicht daran liegen kann, dass die Kinder die ganze Zeit mit der scheiß Maske in der Klasse rumsitzen mussten? Ja, das meine ich ja quasi gerade schon. Nach ihrer Corona-Infektion. Ja. Also es ist alles so, es ist wie mit vielen, hier fehlt einfach eine Datenbasis für so eine Situation, um das überhaupt voraussagen zu können, vernünftig. Hey, hier, ihr hippen ja. Gamer, jetzt kommt der Part von der Show, der für euch ist. Es kommt wieder das Play 21 Festival. Das war ja dieses Festival, wo wir auch schon mal Frau Sarkisien nach Deutschland bekommen haben mit unserem Geld, unserem öffentlichen Geld von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und jetzt findet es wieder statt. Und da habe ich hier mal wieder geguckt, ob irgendwelche alten Bekannten dabei sind. Ich habe aber nur einen gefunden, nämlich den Herrn Hong, auch Amadeo-Antonio-Stiftungsmensch. Steht hier zwar nicht mit bei, aber ich erinnere mich noch. Und er ist Teil des Projekts Good Gaming, Wellplayed Democracy und untersucht, wie Gaming-Communities als politische Räume funktionieren. Das untersucht er. Total unvoreingenommen. Klimakrise, Pandemie, Pubertät. Krisen sind unserem Alltag allgegenwärtig. Sie wirken abschreckend und einschüchternd, da sie oftmals Herausforderungen und Einschränkungen mit sich bringen. Die Konfrontation mit Krisensituationen kann aber ebenso kreative Prozesse freisetzen, die dabei helfen, umzudenken, Neues zu wagen und einen Restart zu ermöglichen. Krisenhafte Geschehnisse sind häufig zentrale Elemente in digitalen Spielen und nicht selten geht es darum, die Welt zu retten. Doch wie lassen sich reale Krisen wie der Klimawandel mit Games erfahrbar machen? Und wie kann das sogar in einer Verhaltensänderung münden? Programmier mich um. Festival. Können digitale Krisen vielleicht auch stellvertretend dazu genutzt werden, Umgangsweisen für bestehende und bevorstehende Krisen abzuleiten? Und wie krisenfest ist die Gaming-Welt? Mit Blick auf Rassismus, Sexismus oder Verschwörungsideologien stellt sich die Frage, ob die Gaming-Community nicht selbst in einer Krise steckt. Oh mein Gott, die Verschwörung ist bei uns im Haus schon. Oh, Gaming-Community, versteck dich. Die bösen Gamer sind da. Über diese Fragen spricht Moderator Christian Schiffer bei der Play Couch Crisis Reset. Unter anderem mit Bildungsreferent Herrn Hong und Game Design Professor Herr Rinnhofer. Dieser Talk findet auf Deutsch statt. Ja. Ist das nicht sehr inklusiv, den Talk auf Deutsch? Komm, Nominees Most Creative Game. Möchte ich kurz nochmal reingucken. Okay. Hier unten. Was ist denn da so nominiert? Das war unten auf ein Stück weiter unten hier. Okay. Nur mal so schauen, was. Mhm. One Hand Clapping. Axel Groove. Tactical DJ. Alekon. Sagt mir alles erstmal nichts. Caritative Gaming Award. One Hand Clapping. One Hand Clapping. Bad Dream Games. Uplifting and accessible for everyone. Sets out to make you a believer in your own musical skills. Interact with a colorful world and solve puzzles with melody, rhythm, and harmony. How you do it, it's completely up to you, no matter if you prefer singing, whistling, humming or even using an instrument. Okay, hört sich ja vielleicht sogar ganz interessant. Das scheint wieder sowas Rhythm-mäßiges. Ja, Strategy, Rhythm, Action. In a unique blend of self-expression. The goal as a DJ is to combine musical loops in real time. Ja, naja. Und den, okay, man muss die Crowd irgendwie euphorisieren. Das ist nicht das Originellste. Photograph-whimsical creatures. Das klingt nach, wie hieß das Pokémon-Spiel? You can befriend fictions, helping out with minigames and dialogue quests. Ah, playful media, okay. Creatively. Ja, okay. Ja, okay. Wenn du sowas Kreatives machen willst. Ja, okay. War jetzt gar nichts so Schlimmes dabei. Also, Nische, klar, alles und. Aber, ja. Wow, wer ist denn das da? Ist das Annette Kahane oder was? Was ist nee. Das? Annette Kahisian. Das ist mal wieder der Standard, ist ja aus Österreich. Das ist ja praktisch Standard, dass die dann Artikel zu machen. Das stimmt, ja. Und jetzt haben sie so eine Serie und das ist überhaupt der Gag. Weil sie ist Rainer Siegel zum Islam übergetreten? Wieso? Weil der Artikel von Musahid Il-Yusuf ist. Okay. Kann sein, keine Ahnung. Und das ist hier in unserer Serie gerade gerückt. Betrachten wir Geschichten über weibliche Berühmtheiten genauer und fragen, welche Erzählungen sich über diese Frauen durchgesetzt haben und was daran womöglich falsch ist. Ja, da kann ich euch einiges drüber erzählen, was ihr hier wieder falsch erzählt habt. Es steht wahrscheinlich der übliche Grutz drin. Ja, tut es auch. Was ich am schönsten fand, war, Gamergate ist alles. Ja, endlich. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind omnipotent. Bis heute wirkt die Relevanz von Gamergate in der Netzkultur nach. In einem reflektierenden Beitrag argumentierte die New York Times etwa, alles ist Gamergate. Die Bewegung lieferte das ursprüngliche Strategiepapier. Für gezielte Hasskampagnen. Was? Das Wort Shitstorm ist viel älter als Gamergate. Denn viele der Gamergate-Anhänger organisierten sich über unterschiedliche Internetforen, planten dort Angriffe auf ihre Opfer. Ähnlich wie es heute extremistische Gruppierungen und Verschwörungserzähler. Das ist alles die Verschwörungserzählung. Diese ganze Scheiße, die ihr schreibt, das ist die Verschwörungserzählung. Ihr Willis. Vor allem, ich meine, als ob extremistische Gruppierungen nicht vor Gamergate schon gewusst hätten, wie man das Internet benutzt. Die müssten ganz schön doof gewesen sein, die extremistischen Gruppierungen. Nur mal so ein Tipp. 2014, nur mal so ein Tipp. Wie fucking extremistisch können die denn bitte sein, Alter? Die wollten einfach nur Verantwortung, dass Leute die halt übernehmen so und haben gesagt, jo Digga, weißt du was, Journalisten sind korrupt, dann werde ich halt selbst zu meinem Journalisten. Ja, das sagt ja Frau Sarkisien hier auch, dass das ja total gelogen ist. Das ist ja voll gelogen. Wo war das hier? Ja, irgendwo sagt sie das hier auf jeden Fall, dass das ja mit diesem Ethik in Videospielen, das war ja nur vorgeschoben. Ja, doch anstatt fehlende Ethik zu thematisieren, wobei auch die ersten Vorwürfe nicht auf sexistische Vorurteile verzichteten, wurde Gamergate zu einem Mob, der von allen Hetzkampagnen gegen verschiedenste feministische Akteure im Gaming-Bereich fuhr. Sarkisien wurde als Ziel identifiziert, bla bla bla bla. Deepfreeze.it steht immer noch online, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ist eine Datenbank von Gamergate mit ethischen Verstößen von Journalisten. Es sind zig Fälle drin verzeichnet. Kein Journalist traut sich daran, das als Quelle zu benutzen. Es wird immer nur Der Witz daran ist halt wirklich, dass Gamergate vorbei ist. Das ist vorbei. Und die hauen im Endeffekt immer noch ja, auf den schon sich zersetzten Überresten von diesem toten Es Pferd ist rum. Nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. der Tod, die Zeit besiegt. Jetzt mache ich es auch noch durch. Es ist doch halt nicht vorbei, OPEX, weil die es für ihre Zwecke kooptiert haben. Ja, deswegen sage ich ja, das ist die zersetzten Überreste des toten Pferdes Gamergate. So, da kloppen die drauf und denken so, die machen Journalismus. Das ist genau der Scheiß, warum es Gamergate gab. Wo es halt einfach hieß, so dass Gamer schon die gesamte Zeit geschichtlich dann irgendwie einfach fucking verfolgt wurden, okay? So, wo es dann hieß, ja, zuerst seid ihr alle fucking Satanisten, dann seid ihr alle fucking Schulmassakrierer, dann hieß es, ja, jetzt seid ihr Sexisten, weißt du? So, und ihr könnt mich alle mal. Alter. Und ich finde es auch unglaublich, dass sie halt immer noch auch die Videos von ihr hier reinpacken. Ich meine, das ist ja sogar jetzt schon Jahre her, dass ich von diesen Leuten selber das gelesen habe. Dieses Ding von wegen so, ja, die Sarkeesian. Warte, da war in einem. Sie hat schon viel Quatsch geredet. Das haben ja selbst die Leute da aus deren Reihen schon gesagt. Weil jeder, der da halbwegs Ahnung von hat, von der Materie, der weiß, dass sie viel Quatsch geredet hat. Weil das ist ja auch so, dass sie viel Quatsch geredet hat. Da, Chris, guck da, genau so super hingescrollt hast du gerade. Da ganz oben steht, scroll ein bisschen höher vielleicht so. Da steht der letzte Satz von dem Abschnitt. Das FBI beginnt aufgrund des Ausmaßes an Hass zu ermitteln. Digga, du bist so nah dran, Journalismus zu betreiben. So nah dran. Ja, das ist das übliche Framing. Ja, nee, das machen sie mit Absicht, weil wenn sie jetzt da schreiben würden, dabei ist nichts rausgekommen, dann würde das ja ihr Narrativ gefährden. Wie hieß dieser Typ, der die Umfrage gemacht hat zu Gamergate, wo alle Leute aus... Brad Glasgow. Genau, ja, der hat mir per E-Mail seine Recherche dazu geschickt. Man kann ihm eine E-Mail schreiben, der sendet ihr das liebt gern zu. Warum machen die das nicht? Weil das ihr Narrativ stören würde. Ja, dann sind die gestört. Sie sind das Narrativ. Und außerdem erkennen das ja viele auch nicht an, auch wenn das jetzt peer-reviewed ist. Aber es wird offensichtlich nicht anerkannt. Ja, okay, aber dann warum sollte ich die Position von Leuten in Betrachtung ziehen, die peer-reviewte Untersuchungen nicht ernst nehmen? Tja. Wie sind das relevant? Ich werde doch nicht einen Klempner als Bäcker einstellen. Ich erinnere da an dieses Urdokument von Gamergate, diesen Auszug aus diesem... Fishbowl Talk von der DIGRA, wo es hieß, dass der Peer-Review-Prozess sowieso ein in sich ungerechter und gemeiner Prozess wäre und dass man doch Netzwerke aufbauen müsste von gleichgerichteten Forschern, die praktisch halt dann für dich peer-reviewen, weil du halt einer von den Guten bist. Ey, aber Chris, okay, schwör, okay, Hand auf die Doom-Bibel, okay? So, das ist ein Archivlink, ich sehe das oben, ja? Aber du hast mit dem Datum per HTML hast du da 2021 geschrieben. Nee, Hand auf die Doom-Bibel, Chris, Ich habe auch nicht dieses gerade gerückt darüber geschrieben oder diesen Schlusssatz eingeführt, dass man jetzt hier die Erzählung richtig stellen will. Habe ich alles nicht getan, nee, kann ich bestätigen. Das habe ich definitiv nicht getan und ja. Was sie ja auch sonst noch haben in ihrer Liste, Britney Spears, Popstar im Streik, Paris Hilton, geschieht ihr Recht. Rose McGowan, wütende Kämpferin gegen Hollywoods Frauenfeindlichkeit. Monika Lewinsky, wenn der Name zum Herrenwitz wird. Janet Jackson, Nippelgate und ein Sorry für nichts. Yoko Ono, die Frau, die die Beatles nicht zerstörte. Gina Lisa Loafing. Dolly Parton, keine dumme Blondine. Gina Lisa Loafing, 50 Shades of Nine. Megan Fox, sei sexy, nicht sexy, sei still. Hä? Digga, das ist halt einfach, das ist kein Journalismus. Das ist nicht mal ein Blog-Eintrag. Das ist nicht mal 4chan wert. Das ist der Standard, OPEX. Ja, und wenn der Standard so niedrig ist, dann da, Digga, fucking Schulklässler können besser recherchieren. But this long-standing joke about our perpetual lateness to church, to cookouts, to family events, and even to our own funerals remains. I personally am a stickler for time. It's almost as if my mother, when I was growing up, said, we will not be those black people. So we typically arrive to events 30 minutes early. But today, I want to talk to you more about the political nature of time. For if time had a race, it would be white. White people own time. But okay, this long-standing joke about... Nee, das war's auch schon. Ja, aber weißt du, so genau dazu eben, ne? So, Zeit wäre weiß. Digga, Asiaten sind noch viel krasser als das. Ja, so will die jetzt hier gegen Asiaten schießen? Nein, das sind ja doch die Guten. Ah, cool, okay, also ist eure fucking Diversity-Politik im Endeffekt einfach nur anti-weiß. Ja, super. Willst du was etwa damit sagen, OPEX, wir haben uns doch die Zeit von unseren Asiaten nur geliehen? Ja, ja. Die Asiaten sind die besseren Weißen. Und für die, die nur zuhören, das war... die Professorin Brittany Cooper von der Rutgers University. Und vor allem daher, weißt du, so, wie ist das überhaupt irgendwas Schlechtes? Weißt du, so, die sagt das so, als sei das was Schlechtes. Aber Digga, du bist pünktlich. Das ist doch gut. Ja, aber das ist doch irgendwie auch was, was mein Leben irgendwie einschränkt. Ja, nee, nein, aber... Ja, doch, da muss ich dann da sein, nur weil der andere da ist. Ja, aber du willst doch da sein, du bewegst deinen Körper doch freiwillig. Manchmal muss ich auch zum Arzt, da muss ich auch hin. Ja, aber du willst doch dein eigenes Überleben haben, oder nicht? Ich mein, ist jetzt überleben können, im Endeffekt, dass er fucking, wenn Anpassung und Überlebenskenntnisse eine Ethnie hätten, eine Rasse hätten, dann wären sie weiß. So, was ist denn der Sinn davon, Alter? Oh, das ist White Supremacy. Ja, das ist White Supremacy, weißt du, so fucking 1488. Das ist fucking Telefonnummer hier. Uff. Ja, aber, ja, white people own time. Das ist so, was soll das überhaupt bedeuten? Also, wie kann man gleichzeitig Professor sein und solchen Schwachsinn reden? Das ist mir, warum? Das kommt mir vor wie Idiocracy. Ja, vielleicht wegen solchen Artikeln hier, Cancel Culture in der Wissenschaft. Privilegierte Professoren müssen es aushalten, wenn die jüngere Generation sie angreift, ist die untere Überschrift davon. Und dann geht es erstmal darum, dass es natürlich irgendwie, niemand möchte eine unfreie Uni haben und so weiter und so fort. Aber die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und gefühlter Wissenschaftsfreiheit erklärt sich durch einen Generationenkonflikt. Vor allem beim Klimawandel und in der Gleichberechtigung stehen sich die Interessen der Generationen zunehmend unvereinbar gegenüber. Die Jahrgänge über 55 möchten diese Themen überwiegend durch schrittweisen Wandel angehen. Die nach 1981 Geborenen fordern mehrheitlich eine konsequente und schnelle Einhegung des Klimawandels und umfassendere Gleichberechtigung. Doch die Generation 55 plus bildet die Mehrheit. Sie dominiert politische Entscheidungen und Wahlen und so erschweren letztlich sogar die demokratischen Institutionen eine Befriedung dieses Generationenkonflikts. Einfach mal drüber nachdenken. Die demokratischen Institutionen stehen... Ja, weißt du, wenn die Professoren, ja, die müssen damit klarkommen, so, dann müssen auch die Leute, die sie kritisieren, auch im Endeffekt genauso klarkommen damit, dass die Professoren sich verteidigen und dass sie dann hingehen und sagen, ja, Unschuldsvermutung erstmal nicht umkehren, bitte. Weißt du, so was ist denn das fucking Cancel Culture, Alter? Leute, Cancel Culture ist nicht dieses Ding von, da ist was, was mir nicht gefällt, ich beschwere mich. Es ist eher so etwas wie, da ist etwas, es gefällt mir nicht, ich beschwere mich und du hast keine Möglichkeit, dich genauso zu verteidigen. Das ist genau, was wir am Anfang hatten mit, die verwenden einfach einen anderen Werkzeugkasten für sich, aber dir nehmen sie die Werkzeuge weg. Das ist Cancel Culture und das ist ein legitimes Problem. Das spaltet die Gesellschaft, da höre ich aber keine Artikel drüber. Da heißt es so, ja, die Sprache da, die wurde korrekt verwendet, so. Uch. Alter. Den Generationenkonflikt als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit zu interpretieren, ist problematisch, denn das blendet die herrschenden Machtverhältnisse aus. Der Vorwurf mangelnder Political Correctness wird in der Regel von Studierenden oder Nachwuchsforschern erhoben. Ihre Möglichkeiten, die viel mächtigere Professorenschaft in die Selbstzensur zu zwingen, sind in Wahrheit begrenzt. Hier wird auch wieder so ein schöner Strohmann aufgebaut. Das sind nicht die Studenten, das sind nicht die Leute, die in den Gender Studies Instituten sitzen und in den kritischen Seminaren. Und was ist eigentlich, keiner beschwert sich über solche Fälle, weißt du, wo ein Dozent halt einfach legitim irgendwie Quatsch denkt und so und dann kommen da andere Leute hin und beschweren sich über den. Das ist nicht das, was Cancel Culture ist. Das ist dieses Ding, was man an College Campuses hat, wo einige Leute auf dem Campus, die genauso das Recht haben, dort zu sein, laden Sprecher ein, denen sie zuhören wollen, um ihre Position besser zu verstehen. Und dann kommen Leute, die sowieso nicht hingehen würden und canceln das. Das ist Cancel Culture. Das ist das Problem. So, das ist doch Quatsch. Das ist genauso, wie wenn ich zu McDonald's gehe und mich dann beschwere, warum verkauft ihr keine Schuhe? Das ist, so, ja, das ist nicht der Sinn davon. Der Sinn von der Uni ist nicht, dass du einen Safe Space hast, sondern eben das Gegenteil davon. Alter, ugh. Die Universität ist eine Risikozone, und zwar für alle. Studierende sehen sich Lehrinhalten ausgesetzt, die ihre Weltsicht in Frage stellen. Professoren stehen in einer Generation gegenüber, der gängige Begrifflichkeiten, Methoden und Ansätze nicht mehr genügen. Was für ein Unsinn ist das? Das ist kein. Die Universität ist dazu da, dass du erfahrene Leute auf deinem Gebiet hast und die bringen dir was über das Gebiet bei, was du wissen musst. Du darfst nebenbei gerne auch experimentieren und forschen und machen und tun, aber grundsätzlich wirst du ausgebildet. Und da geht es erstmal nicht darum, ob du die Mittel vernünftig findest oder nicht, sondern sei doch froh, dass du hier so viel Wissen praktisch kostenlos angeboten bekommst. Also, das ist wirklich... Anerkannte Forscherinnen mögen dadurch einen Bedeutungsverlust erleiden, doch Wissenschaftsfreiheit ist davon nicht bedroht. Nicht alles, was die junge Generation hervorbringt, wird sich bewähren. Zuhören aber lohnt sich. Gendergerechte und postkoloniale Ansätze etwa sind Ausdruck einer pluralen Wissenschaftslandschaft und potenzielle Saat des Fortschritts. Ja, genauso ist es auch fucking Ben Shapiro einzuladen auf dem Campus. Ja. Genauso das. So, gehst hin, hast einfach oder sogar Milo Yiannopoulos. Und wisst ihr, so für die Leute, die vielleicht nicht ganz peilen, so, ja, okay, wir sind die Leute echt einfach deppig drauf. Wie kann das sein, dass so eine Gruppe an Studenten da einfach hingeht und sowas einfach so Cancel Culture feiert? Wie kann das sein? Naja, das kommt halt eben daher, was denen beigebracht wird. Und was denen beigebracht wird, ist kritische Theorie. Und kritische Theorie, da geht es nicht darum, etwas Besseres aufzubauen, eine eigene Alternative aufzubauen, etwas zu erstellen, was besser ist, sondern einfach hinzugehen und zu sagen, das, was jetzt existiert, ich schaue drauf, wer es gebaut hat. Ah, sind weiße Männer im Westen. Ah, okay, cool, die sind scheiße. Okay, bitteschön, da. Weißt du? Weil irgendwas, fucking Erbschuld, Kolonialismus. Ja, und dann geht es darum, einfach zu vernichten, anstatt dass man irgendwas Besseres, Separates aufbaut. Das verbietet denen ja keiner. Keiner geht hin und irgendwie schließt deren Safe Spaces. Ja? Aber die breiten ihre Safe Spaces aus und schließen alles andere. In Deutschland ist die Wissenschaftsfreiheit verfassungsmäßig garantiert und gelebte Realität. Dennoch müssen Studierende, Lehrende, Forschende dauerhaft für sie eintreten. Die Sorge um sie darf aber nicht zum Schutzschild gegen Argumente der jüngeren Generationen werden. Ausgestattet mit Beamtenprivilegien sollte es gerade Professorinnen und Professoren möglich sein, den Forderungen der Jüngeren gelassen zuzuhören. Sogar dann, wenn deren Ton schrill ist oder sie als Shitstorm daherkommen. Da habe ich jetzt gerade, als du es vorgelesen hast, habe ich einfach im Kopf so ein Video, wo ein Professor, der hört den Leuten ganz normal zu und sie schreien ihn schrillend an, weißt du? Er hört ihnen ganz normal zu, er will mit denen ein Gespräch haben. Sie verweigern das. Sie kommen hin, schrillen dich an und hauen ab, sobald du irgendwie auf ihre Punkte eingehst und sie es nicht toll finden. Das ist genau das Ding. Das sind Leute, die sind inkompetent in Diskussionen führen und Gespräche führen. Die nehmen sich, die gehen dahin und sagen, ja, du hast das Privileg, aber nicht verstehen, dass da einhergehend Verantwortung mit herkommt. Studenten haben generell weniger Verantwortung, was angeht, was sie sich da erlauben können. So. Und deswegen, das ist auch nichts per se Schlechtes, weißt du? Mit weniger Verantwortung hast du auch mehr Freiheiten, Sachen zu erkunden, weißt du? Aber darauf als Positives geht keiner ein, nö. Weißt du, so von wegen, ja, Herr Professor, wie kann es sein, dass du weiß bist und dann so eine Position hast und red nicht mit mir, ich rede mit dir, halt die Fresse. Weißt du, wenn so ein Dozent sowas machen würde, dann würde er sofort gecancelt. Wenn es Studenten machen, dann ist es, ja, das ist einfach nur Meinungsäußerung. Es ist im Endeffekt Meinungsäußerung, aber halt, weißt du, so, wo bleibt denn da die Kritik von, ja, Verrohung der Sprache, so böse, böse, böse. Ja, das war ein Artikel von Mammon, der aber irgendwie mit technischen Problemen rausgefallen ist. Ja, er hat ein trauriges Gesicht gepostet und dazu meinen Rechner geschrieben. Das hört sich nicht gut an. Wenn ihr wollt, kann ich hier jetzt, anstatt den Artikel zu kommentieren, kann ich den von Don Alfonso reinwerfen. Weil das cancelt sich dann aus in der Kultur, weißt du? Ja, keine Ahnung. War der interessant? Also ich habe eigentlich nur den Anfang gelesen und mir gedacht, okay, brauchen wir glaube ich nicht. Die anderen fand ich eigentlich interessant, weil du übersehen hast, du Max. Aber ja, gut. Einmal mit Profis. Ja, dieses hier geht es irgendwie darum, dass die Leute, die an der Uni waren, irgendwie eine andere Moral dann entwickeln, anders sozialisiert werden und dann ja, halt irgendwie ja, gesellschaftliche Moral ist elastisch und anpassungsfähig. Keine Ahnung, da weiß ich auch nicht so richtig, was da jetzt wo irgendwie, aber das ist ja wohl irgendwie mit so einem Buch auch. College and the Culture War, Addressing Higher Education's Influence on Moral Attitudes. Wo sie das hier draus entnommen haben. Ist halt wieder so ein bisschen, was kann die Umgebung machen? Was können die Leute selber machen? Und ich weiß halt, die setzen halt darauf, dass die quasi dann umgepolt werden von der Uni. Kann natürlich aber auch sein, dass sie sich das selbst selektiert, ne? Also dass die Leute mit diesem moralischen Verständnis von Geisteswissenschaften vielleicht auch sich da einfach zusammenfinden und nicht so sehr, dass das die Universität denen dann einpflanzt, aber ja. Das war auch von Mammon, BND erteilt Professor Hausverbot, ist ja von der Tagesschau und es geht da um... Heißt der so? Professor Hausverbot, das ist sein Name. Nein, das ist nicht sein Name. Auch nicht sein Rettname, aber vielleicht in Zukunft. Sein Name ist Robert Paulson. Und das ist ein Professor, ich glaube, wir hatten auch schon mal über den gesprochen, weil es gab mal so einen, auch so einen ganz schlimmen, so einen von, ich glaube, das war irgendwie ZDF oder so. Und da ging es unter anderem auch um den Herrn Kutschera von der Universität Kassel und seine furchtbaren biologistischen Thesen. Und da ging es auch um diesen Herrn hier von der Universität, wo Bundesnachrichtendienst und was war das andere, Bundesverfassungsschutz, die teilen sich wohl diese Universität, wo halt deren Nachwuchs ausgebildet wird in nachrichtendienstlichen Dingen. Und da gab es halt diesen Professor, der jetzt schon zum zweiten Mal, haben sie ein Buch, eine Veröffentlichung von ihm unter die Lupe genommen und wollten ihm da draußen Strick drehen. Und dieses Mal sieht es wohl so aus, dass das dann auch erfolgreich war, also mit antidemokratischen Ausrichtungen, die man ihm da unterstellt. Und dieses Mal geht es um ein Buch, wo er sich unter anderem mit dem Thema Ethnopluralismus beschäftigt und dafür auch ein Interview mit Martin Sellner geführt hat. Und das hat jetzt wohl gereicht, damit er da jetzt entlassen wurde. Und von wegen rechte Gesinnung und so weiter und so fort. Ich habe natürlich das Buch nicht gelesen. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema ist oder ob das ausreichend wissenschaftlich ist oder ob das irgendwie politisch ist oder so. Aber das ist natürlich der Eindruck, den man hier jetzt wohl bekommen hat, weswegen man den Herrn entlassen hat. Und er soll wohl auch einen YouTube-Kanal haben, steht hier drin, wo er sich irgendwie geäußert hat. Wagener heißt der Mann, bestätigt dies in seinem YouTube-Podcast. Sein Buch mit dem Titel Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Klingt halt leider schon vom Titel her nicht ganz so, als ob das dem Verfassungsschutz gefallen würde. Ja. Und Interview mit Martin Sellner, ja. Du hast den Namen ausgesprochen. Wieder 10 Abos so. Weniger. Das finde ich lustig. Das habe ich einfach so auf Twitter gesehen und dachte mir, das kann ja einfach nicht wahr sein. You asked for a Python package to detect the anti-vaccine users on Twitter. Here it is. Und dann kriegst du hier den GitHub von dem Typen. Ja, und damit kannst du praktisch pre-crime-mäßig, auch wenn die Leute sich nicht zu den Impfungen selber geäußert haben in ihren Tweets, werden die trotzdem halt so zu Luca-Netzen, nehme ich mal an, zusammengesponnen. Und dann wird dir gesagt, du hast jetzt eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass dein Tweet gerade von einem Impfgegner beantwortet worden ist. Habt ihr euch das nicht alle gewünscht? You asked for it. Also hier habt ihr es. Was das an unserer Welt besser machen soll? Ich verstehe es nicht. Ich meine, man kann die Diskussion über Impfen oder nicht Impfen eh nicht im Netz führen. Das ist viel zu brutal, zumindest auf Twitter. Warum sollte jemand versuchen, da seiner Meinung Luft zu machen? Er wird doch sowieso gleich von 30 Leuten angesprungen, die anderer Meinung sind. Das ist völlig unsinnig. Ja, aber stell dir mal vor, du bist bei Twitter und die Leute um dich herum sind nicht geimpft. Nachher holst du doch was. Ja, dann lieber, vielleicht deswegen. Dann lieber irgendwelche... Hashtag Science Twitter auch dann, noch. Ne? Dann lieber irgendwelche random Python-Pakete auf deinem Computer ausführen. Da kann nicht schief gehen. Ja, angeblich ist da halt sowas wie eine trainierte KI drin, die praktisch erkennt, wenn du in die falsche Richtung triffst. Ja, du sagst KI, ich sage einfach nur ganz viele Parameter, nach denen einfach trainiert wurde und ja, das ist... Naja, ich sage das im... Ich habe da nicht viel Ahnung von, ich sage das im absoluten Nein. Ja, ich weiß. Ne? Leute sagen KI und das ist aber so rudimentär, das ist... Man. Aber ja, fürs kritische Denken. Kritische Theorie denken oder wirklich kritisches Denken? Ja, ein bisschen was von allem. Gute Antwort, ja. Ein bisschen was von allem, würde ich sagen. Und es gibt jetzt hier die Mai Nguyen Kim, ist ja jetzt gewechselt von ARD zum ZDF. Und da gibt es jetzt ihre neue Sendung Mai Think X. Wo sie ja den Leuten mit Unterstützung von irgendwelchen Comedians erzählt, wie toll die Wissenschaft ist. 30 Minuten nimmt sie sich Zeit, um zwei Thesen zu untermauern. Erstens, Wissenschaft ist keine Demokratie. Zweitens, Provokation ist das beste Mittel für Aufmerksamkeit. Der Beginn wirkt holprig. Das liegt an einem an dem sehr präsenten und aufgedrehten Publikum, das sich zu Beginn gleich Hi Mai entgegenbrüllt. Ja, und ich will gar nicht, dass ihr mir blind vertrauen müsst, sondern dass ihr das, was ich über Wissenschaft sage, selbst einordnen könnt. Ja, aber warte. Wie könnt ihr das denn selber einordnen? Ja, hör mal, okay, das ist ja genau das Format, was sie ja deswegen vorhat zu machen, okay, also den Leuten anstatt zu sagen, was sie denken sollen, wie sie denken, lernen, also sozusagen die Fehler nicht zu machen. Und dann sind dann Sachen wie hier, steht vom Satz weiter, in Einspielern werden im Spagat zwischen Unterhaltung und Vereinfachung Begriffe wie Occams Rasiermesser oder randomisierte, kontrollierte Studie eingeführt, ohne sich ausschließlich an Nerds und Akademiker zu richten. Das ist ein super gutes Ding, das ist genau dasselbe, was Safe Space macht mit dem Syllabus, mit den ganzen Fehlern, den ganzen philosophischen Rasierern. Das ist super. Also ja, die kann gerne irgendwie da zusätzlich noch Sachen reinschwurbeln, was soll's, ja. Aber das, was sie da vorhat zu machen, das ist richtig gut. Mit diesen Occams Rasiermesser zum Beispiel allein, ist ein gutes Ding. Es hat schon einige gute Eigenschaften an sich. Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt verwerflich, aber ich finde es halt schon irgendwie schwierig. Ich meine, was sollen die denn dazu sagen? So, wie sollen die das denn kontrollieren? Die können es ja nicht kontrollieren. Ich will ja gar nicht, dass ihr mir blind vertrauen müsst. Ja, aber im Endeffekt diese Einschätzungen, die da gegeben werden. Das ist eigentlich ganz einfach, okay? Es geht darum, es gibt eine Menge an Biasen und an Verzerrungen, die kognitiv entstehen können, auch durch Sprache. Ja, und die aber auch nicht, das wissen wir ja hier auch von so Leuten, die immer mit diesem Krempel um sich herum werfen. Das kann auch ein Quatschargument sein, den Leuten zu kommen. Aber warte. Wenn du dich mit Fallacies beschäftigst, dann gibt es da Sachen wie zum Beispiel die Fallacy. Das heißt, jemanden, weil er einen Fehler in seiner Argumentation hatte, rauszuwerfen. Wenn du nämlich aber die komplette Liste von diesen Sachen nimmst und sie komplett studierst und merkst und dann in Echtzeit ein Argument durchparsen kannst, ja, dann lernst du im Endeffekt, selbst wenn du da einige Sachen rauslässt so, oder nicht alles sofort verstehst, lernst du zu gewichten, was im Endeffekt mehr oder weniger wichtig oder realitätsnah ist. Das ist ein sehr gutes Ding. Denn wenn du nämlich die Welt ja, ist gut, du einfach nur die Fehler rausschneidest, würdest du immer recht haben. Ja, das ist doch genau das. MySyncX zeigt damit, was schon Shows wie ZDF, Magazin Royal und die Kiwikus-Show bewiesen haben. Doppelpunkt. Klare Kante zeigen und unterhalten schließen sich nicht aus. Ja, das ist jetzt ein Fazit, den Sie da ziehen. Das ist im Endeffekt fucking, was soll das? Was ja, soll das? Ich glaube, ich habe mir gerade ein bisschen in den Mund gekotzt, als ich das vorgelesen habe. Also wenn ZDF Magazin Royale und Caroline Kebekus Show irgendwie über Verzerrung reden würden, dann wäre das eine Sache. Aber stark ist, wie deutlich Nguyen Kim Worte zu Verschwörungserzählung findet, wenn sie zum Beispiel sagt, allein das Hinterfragen von wissenschaftlichen Konsens macht dich nicht zum Einstein. Oh. Ja, das sind aber dann Sachen, wo ich dann eben sagen würde, okay, das ist im Endeffekt eine Fallacy. Das Ding, wovor die Leute halt, was die Leuten beibringen, weil das ist ein Ad hominem. Jemand, der sich als Autorität das aufschreibt, sollte nicht selbst mit diesen Fehlern ankommen und die einfach um sich herumwerfen. Ja, selbst schön, Unterhaltung. Und ich bin mir sicher, zu dieser Einsicht kommen die Leute da auch. Ganz sicher. Nee, pass auf, ich habe nicht gesagt, dass das, was sie macht, komplett fehlerfrei ist. Okay. Ich habe gesagt, selbst beim Thema Corona gäbe es Fragen, die nun mal geklärt sind. Welche denn zum Beispiel? Die ganzen tausend Dinge, die sich auch immer wieder geändert haben. Masken brauchen wir nicht. Sagen uns doch momentan ständig, dass zum Beispiel Angst vor Langzeitwirkungen völlig unbegründet sind. Hörst du ja immer wieder, also wird ja diskutiert. Ja. Man muss halt es geht zum Beispiel. Okay, whatever. Ja, Methodenkompetenz. Und so weiter und so fort, ja. Ja, ich meine, das ist alles nicht. Ja, verkehrt. Aber Methodenkomponenz und dann setzt du mir da jemanden hin, der vielleicht, ich glaube, Chemikerin ist sie. Chemie studiert hat. Aber dann serviert die mir ja trotzdem ein buntes Potpourri aus den Wissenschaften, weil sie kann ja nicht nur über Chemie reden, das will ja keiner hören. Und dann, wo ist denn da ihre Kompetenz? Nur weil sie das eine kann, kann sie doch noch lange nicht das andere. Das ist jetzt nur meine Meinung, mehr nicht. Darüber können wir also gerne streiten. Aber über die Schwerkraft bitte nicht. Tralala, hihi. Ja, aber ich meine, das ist ja gerade dieses Ding. Also ich erinnere mich da noch an ihr Video, was sie zum Pay Gap gemacht hat, was mir damals geschickt wurde von Leuten, so nach dem Motto, ja, hier, du meckerst ja immer, dass keiner irgendwie was Vernünftiges macht. Die hat ja jetzt hier was Vernünftiges gemacht. So, dann schaue ich mir das an. Da bringt sie diese ganzen Kritikpunkte davon, untermauert die auch alle. Und am Ende von dem Ding, da heißt es dann plötzlich so, ja, aber ist doch voll ungerecht, wenn die Frauen weniger Geld kriegen, so, da müssen wir doch was machen. Und das ist halt bei ihr immer so dieses Ding. Und da sage ich dann, könnte mal bitte derjenige sich muten, bei dem da diese Nebengeräusche sind? Danke. Oh. Und ja, auf jeden Fall, ne, das ist halt immer so diese Sache, was ich bei ihr halt immer wieder merke. So, es werden Sachen richtig dargestellt, ja, aber dann gleitet das wieder so ab in eine wertende Geschichte, die wird dann aber nicht besprochen. Und es heißt dann aber auch immer so, ja, aber hier die Schwerkraft und die eindeutigen Sachen wie die Impfung wird uns alle retten und wir können gar nicht genug uns alle einschränken und wir müssen am besten alle zu Hause bleiben für immer oder keine Ahnung wie was. Das sind ja nur die Tatsachen. Da müssen wir uns jetzt schon drauf einigen. Ich kann mich da noch an ihren Gesichtsausdruck in dieser Sendung erinnern, wo sie mit dem Kubicki da war und so. Wie sie da geguckt hat, als er irgendwie gemeint hat, hier dies, das und jenes ist irgendwie nicht so gut und das sollten wir so, so und so machen. Und das ist halt wieder dieser Anspruch so. Ja, wir wissen ja alles so. Das ist ja hier nur die Schwerkraft und so weiter und so fort. Und auch bei der Sache könnte man ja auch sagen, es haben sich auch für Schwerkraft, hat man halt auch noch ganz neue Dinge erfahren mit der Zeit, ne? Und klar, Ja, die das spricht Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt aus. irgendjemand, der jetzt bei sich zu Hause sitzt und irgendwie ein Experiment in seiner Küche macht und damit irgendwas über die Schwerkraft herauskriegt, die ist relativ gering, ja. Die Zeit ist irgendwie vorbei. Meistens werden diese Sachen ja dann mit irgendwelchen mathematischen Ding irgendwie gemacht, dass irgendwas halt irgendwie die Rechnung halt aufgeht, aber man das quasi noch nicht in der Realität nachweisen kann, ob das dann wirklich auch so ist. Und da braucht man dann halt irgendwelche teuren Geräte und keine Ahnung, was für Versuchsaufbaue, um solche Dinge dann wirklich mal auch nachweisen zu können. Also, das ist schon richtig, dass irgendwelche Leute, die sich da was zusammenreimen und dann irgendwie meinten, sie hätten jetzt die Wissenschaft irgendwie revolutioniert in ihrem Kopf, weil sie irgendeine schräge Idee hatten oder so. Das ist meistens Quatsch, ja. Aber trotzdem, diese ganzen Sachen jetzt mit der Corona-Zeit, wo sich schon so viel da gedreht hat und geändert hat und so weiter und so fort, was ja auch nachvollziehbar ist und wo es dann diese ganze politische Komponente gibt, von was da jetzt wirklich man den Leuten jetzt zumuten sollte. und so weiter. Aber ja, und es wird dann alles halt von allen möglichen Leuten so dargestellt, als wäre das einfach nur prima, wenn man einfach autoritäre Gesellschaft machen nach diesen Dingen, die irgendwelche Menschen da meinen, die ja alle und wir jeden Zweifel erhaben sind. Und ja, also sehe ich so ein bisschen kritisch und ich glaube, die Leute überschätzen da auch so ein bisschen ihre eigenen ihre eigene Wahrnehmung, was sie da jetzt überhaupt richtig feststellen können, weil sie halt eben Dinge gelernt haben, die, ja, genau, wenn ich dies, das und jenes mache, kann ich das 50.000 Mal wiederholen, es kommt immer dasselbe bei heraus und das ist alles richtig, aber mit diesen ganzen Sachen, wo ihr das dann drauf anwenden wollt, da ist das halt nicht der Fall. Da ist das nicht unbedingt der Fall. Na, und ja, und dann gibt es halt noch die ganze menschliche Komponente. Man kann halt mit den Menschen nicht machen, was man will. Und klar, ne, also hier fragt man irgendwelche Leute, die im Rettungsdienst arbeiten oder so. Klar, Sinn würde das machen, wenn man jeden, der irgendwie was an den Kopf gekriegt hat, erstmal den Kopf röntgen würde oder so. Aber das will nicht jeder machen. So. Und Sinn würde das auch machen, wenn Leute keinen Alkohol trinken würden und nur gesund leben würden und so weiter und so fort. Würde auch alles Sinn machen. Hätte auch alles irgendwelche Implikationen für tausend Dinge, würde vieles verbessern. Aber das kann man mit den Menschen nicht machen. Da spielen halt noch andere Sachen mit rein. Ja. Und zu dieser ganzen Corona-Geschichte habe ich hier noch was rausgesucht. Das war, glaube ich, ursprünglich mal eine Quelle von Price, wenn ich mich richtig erinnere. Hatten wir im Februar, als das rausgekommen ist, hatte ich mir diese Woche nochmal durchgelesen. Das war ja vom Nature Magazin Coronavirus is here to stay, this is what it means. Und die hatten ja halt auch, also die hatten ja hier diverse Leute gefragt, ob sie jetzt meinen, dass dieses Virus halt eben dann endemisch wird, also dass das dann immer saisonal halt wiederkehrt und da waren hier die Mehrheit der Leute halt der Meinung, dass das so ist und diese Driving Factors hier fand ich halt auch interessant, weil im Endeffekt jetzt haben wir ja mittlerweile, im Februar war das ja mit der Impfung noch nicht und jetzt haben wir das mit der Impfung ja auch und was haben die Leute hier gesagt? Größte Faktoren, dass diese Zirkulation von dem Virus weiterhin bleibt, wenn das dann endemisch ist. 71% der Leute haben gesagt, das wäre dann wegen Immune Escape, also halt eben, dass das Virus sich halt anpasst und diese Immunisierung halt nicht mehr passt. Und hier haben wir nur 37% haben wir gesagt, Vaccine Hesitancy, also das, was man uns ja jetzt einen vorwirft, dass im Endeffekt die ganzen Impfverweigerer ja die großen Treiber sind und so, und die sind halt dafür verantwortlich, dass hier nichts funktioniert und so. Und genauso hatten sie ja auch Lack of Political Will, haben 29% gesagt, dass das irgendwie eine Rolle dann spielen würde dabei. Ja, und ja, also diese Expertin, das ist glaube ich Blum, sagt, dass Coronavirus-Vaccines werden wahrscheinlich geupdatet werden müssen. Wahrscheinlich jedes Jahr, ne? Und das ist von Februar, wie gesagt, ne? Und das sind alles Sachen, wo es jetzt ganz stark danach aussieht, dass genau das halt eben der Fall ist, ne? Also das wird jetzt sowieso nicht mehr loswerden. Und genauso wie das hier die Mehrheit der Leute halt schon prophezeit haben im Februar. Und das ist jetzt kein Blog oder so, das ist hier ein Nature Magazin. Und ja, fand ich ganz interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. Scheint wirklich so zu sein, halt wie die Herrschaften das hier prophezeit haben. Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern, aber ja, Februar ist schon eine Zeit lang her und es gibt ja immer neue Entwicklungen, aber das sind halt so langfristige Trends, deswegen ist das gut, dass du darauf mal hinweist. Aber es ist doch, die Hersteller von den pharmazeutischen Produkten, die sind ja auch schon dabei, Produktinnovationen auf den Markt wiederzubringen bald. Ich meine, das, was da drin steht, ist jetzt auch nichts Neues, weil es ist doch klar, dass eine Pandemie dann zu einer Endemie wird und man sich durch Evolution halt dran anpasst, was halt so passiert. Aber dieser Start davon, der hat schon richtig hart gefickt, eben weil wir nicht vorbereitet drauf waren, so immunitätsmäßig so. Ja. Die Frage wird halt sein, wenn es halt längerfristig bleibt und immer wieder auftritt, ob es dann halt weniger aggressiv sein wird. Also die meisten Leute auch wieder ausgehen, aber das ist halt auch, wie gesagt, da weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also generell so evolutioniert das Virus und der Mensch auch und halt man passt sich einander an halt, weißt du? Das wird schon im Endeffekt werden. Das ist kein Ding. Wir werden beste Freunde werden. SARS-CoV-2 und NI. ja, und das war auch ein Artikel von Mama und Atomkraft. Nein, danke, wirklich nicht. Und zwar hat sich hier die Scientists for Future, die halt eben zu Fridays for Future dazu gehören, die haben sich hier in Narrativrettung versucht, weil ja so viele jetzt sagen, Kernenergie ist eigentlich eine gute Idee, also der Bill Gates und das IPCC und so, um dem Klimawandel zu begegnen, setzt man da ja auf Kernkraft. Und das geht natürlich nicht, sagt die Gruppe. Und ich glaube, größtenteils wegen den Punkten, also die sagen halt noch mehr, was ich nicht so richtig, was ich nicht glaube, dass das wirklich so ist. Ich glaube, der Knackpunkt ist sowas hier: Kernkraft bremst die eigentlich notwendige Transformation. Nach Einschätzung der Scientists for Future blockiert die Kernenergie die Transformationsprozesse, die für unsere Energiewende hin zu einer klimaneutralen Stromproduktion notwendig sind. Das Verweisen auf die Chancen von Atomstrom würde Innovationen bremsen und Investitionen binden, die besser in wirklich nachhaltige Energiesysteme, welche auch immer das sein sollen, fließen. Ja, sollen. Gaskraftwerke, was sonst? Wir sind noch in Deutschland, also Gaskraftwerke. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, was vor allem notwendig ist. Radikale Reduktionen. Genau, macht euch nackig, sage ich dazu. Man mag die Gewinnung, je weniger ihr atmet, desto weniger Atomstrom nun teilen oder nicht, aber die UNO-Klimakonferenz sollte nicht zu einer Plattform werden, auf der Teil- und dann schlimmstenfalls Scheinlösungen diskutiert werden, ob Kernkraft einen kleinen Teil des weltweiten Energiebedarfs decken kann und sollte, muss geklärt werden, aber das ist eben nur ein Randaspekt. Staatengemeinschaft muss klare, unumstößliche Regeln und Wege finden. Ja, bitte alles zentralisieren, wie CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden können. Ja, geht doch mit dem Atomstrom. Aber wollte er ja nicht. Was ist denn mit dem Argument eigentlich, dass es gar nicht mehr genug Brennstoff gibt? Das bringen die ja auch immer wieder. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche technische Systeme, neue Systeme, die unterschiedliche Brennstoffe benutzen. Es ist schwer verfügbar, teilweise. Und teilweise müssen halt gewisse Ressourcen noch erschlossen werden. Ja, auf jeden Fall, was die Gefahr angeht. Da sind die Franzosen ja in Afrika. Was die Gefahr angeht, die ganzen Sachen, die da halt hochgegangen sind, sind alle uralt gewesen, diese Reaktoren. Also aus der Anfangszeit von der ganzen Technologie, und deswegen ist das, glaube ich, auch nicht mehr so zutreffend. Ja, aber das wissen die hier natürlich nicht, weil wir müssen ja... Die sagen ja, die SMR-Technologie wäre nicht wirtschaftlich betreibbar. Das, also die beziehen sich schon auf moderne Technologien, aber ich habe dieses 100-seitige Paper da nicht gelesen, was da in dem Artikel stand. Waren auf jeden Fall okay. Wir sollten keine Kraftwerke mehr bauen, wie wir sie in den 1970er und 80er Jahren gebaut haben. Alles klar. Ich denke mal nicht, dass das irgendwer vorhat, außer, gut, ich meine, es gibt Länder, die es machen, in Asien und in Afrika. Aber in Europa werden wir mit Sicherheit keine Atomkraftwerke im Stil der 80er Jahre nochmal bauen. So, Metal-Leute. Es ist soweit. Das zentrale Thema der Weltpolitik hat auch die Weltraumaffen jetzt erreicht. Seit Wochen diskutieren die Menschen über nichts anderes mehr in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt als über den Dragon Lord, wie er im Englischen genannt wird, den Drachenlord. Und auch der Kleinstadtkolumnist Sascha Lobo. Wisst ihr eigentlich, dass das deutsche Wort für Cuckold Hahnrei ist? Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber irgendwie Irgendwie kam mir das gerade in den Sinn. Naja, auf jeden Fall hat er einen Artikel geschrieben. Der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft. Finde ich interessant. Jetzt so nach wie vielen Jahren Drachen-Game, ich weiß es nicht, so eine Stellung zu beziehen und in dem Artikel wirklich die einfach Unsinn zu schreiben. Rainer Winkler alias Drachenlord ist YouTuber, er verdient sein Geld damit, einige Facetten seines Lebens ins Netz zu stellen. Das ist nicht unbedingt besonders, aber Rainer Winkler selbst ist besonders, er hat einen breiten fränkischen Akzent, er ist dick, er hat manchmal Hautprobleme, ein Gutachten vor Gericht verlesen, hat ihm verminderte Intelligenz bescheinigt, weil er ist, wie er ist und wagt, sich in die Netzöffentlichkeit zu In der Netzöffentlichkeit zu zeigen, wird er seit 2013 ausnahmslos jeden Tag von einem zehntausende Menschen starken Hassmob gequält. Wirklich jeden einzelnen Tag. Okay. Die Beleidigungen, Bedrohungen, Herabwürdigungen, die Rainer Winkler im Netz erdulden muss, sind nicht mehr zählbar. Sie gehen buchstäblich in die Hunderttausende, aber der Hassmob aus dem Internet ragt bis in das private Leben des Mannes und wie sein Haus in einem kleinen fränkischen Dorf wird immer wieder mit Steinen, Unrat und Farbe beworfen. Hunderte, wenn nicht tausende Male werden Dinge in seinem Namen bestellt. Er wird tätlich angegriffen. Seine völlig unbeteiligte Schwester wird bedroht. Das Grab seines Vaters wird geschändet. Citation needed. Aufnahmen davon ins Netz gestellt. Die übelsten Beschimpfungen prasseln bis heute jeden Tag auf ihn ein. Phasenweise stehen fast täglich aggressive Gruppen von Schaulustigen vor seinem Haus. Oft versuchen sie ihn zu provozieren und um Aufnahmen davon wie Trophäen ins Netz zu stellen. Und klingt alles erstmal schlimm, wenn man halt überlegt, dass der aber wie so ein Kinski der YouTube-Gemeinde halt davon lebt, dass er das tut. Und klar, verminderte Intelligenz und alles, aber am Ende ist er ja derjenige, der es in der Hand gehabt hat, derjenige, der es in der Hand gehabt hätte, das sofort zu beenden. Und es gibt in unserer Gesellschaft genug Strukturen, die sich darum kümmern. Der Herr Lobo argumentiert hier, wenn er das beendet hätte mit YouTube, dann hätte er halt praktisch sein Handwerk verloren, das er gelernt hat, so ungefähr. Was ich auch, also es gibt kein Recht darauf, sich auf YouTube zum Deppen zu machen. Also, ja, da bin ich auch drüber gestolpert, weil an der Stelle dachte ich mir dann halt so, was denkst du denn eigentlich, Sascha Lobo, wer diese Leute sind, die sich das angucken, die Videos von dem? Da ist doch jetzt, also würde ich mal vermuten, niemand dabei, der ihm irgendwie was Gutes will oder so. Ich habe das Gefühl, das sind ja nur die Leute, die sich da über ihn lustig machen wollen im Endeffekt. Und, oder gibt es da auch Leute, die ihn gut finden oder so? Zu Prozessbeginn hatte das Gericht Winkler einen Deal angeboten, der nichts war als eine Farce. Er hätte eine Bewährungsstrafe bekommen, wenn er seine Arbeit als Internet-Reizfigur ganz aufgibt. Eine Täter-Opfer-Umkehr und eine groteske Verzerrung der Realität. Denn die Arbeit von Winkler ist es, YouTube-Filme zu machen. Eine Internet-Reizfigur ist er, weil er gegen seinen oft flehend vorgetragenen Willen von tausenden Menschenfeinden dazu gezwungen wurde. Winkler verdient sein Geld mit seinen Netzauftritten, er kann nichts anderes. Das aufzugeben würde ihn ins Nichts stürzen, genau dorthin, wo die Hater ihn in ihrem Vernichtungswahn haben wollen. Also, ja, dann schreibt er noch über die Presse, der aber irgendwie keinen Teil daran wirklich beigibt. Wir erinnern uns an diese Dennis Leifelds Dokumentation und solche Dinge. Winkler ist nicht Opfer und Täter. Winkler ist ein Opfer, das unsagbar gequält wird und dem nichts blieb, als sich zu wehren. Staatsanwältinnen und Richterinnen haben damit genau die Täter-Opfer-Umkehr staatlich festgezurrt, an der der Hassmob seit vielen Jahren absichtsvoll arbeitet, mit aufwendigsten Mitteln. Also, Sascha, wir haben hier nicht über die Person Drachenlord verhandelt. Vor Gericht. Das muss dir irgendwie vielleicht erst nochmal klar werden, sondern es wurde über Taten verhandelt. Also es ist einfach so, der hat jemanden mit der Taschenlampe geschlagen, Der hat jemanden in den Schwitzkasten genommen, der hat, ja, und dass diese Leute Idioten sind, die ihn da reizen. Und dass das Scheiße ist, da hinzugehen und ihn zu reizen. Alles gut. Aber trotzdem haben wir einen Rechtsstaat. Und der bewertet das, was er in seiner vermeintlichen Notwehr getan hat, nun mal als schwerwiegender, zumal er bereits eine Bewährungsstrafe erhalten hatte und die Bewährung nicht abgelaufen war, während er neue Dinge begangen hat, Sascha. Das ist, da jetzt der Richterin und der Staatsanwältin einen Strick draus drehen zu wollen, und er sagt ganz offen, also der Staat hat versagt in diesem Fall, ja. Die Täter müssen massenhaft zur Rechenschaft gezogen werden. Und damit meint er jeden. Ja? Also alle. Das sagt er sehr explizit. Also nicht nur die Leute, die da hingefahren sind, nicht nur die Leute, die ihn gequält haben wirklich oder ihn gereizt haben, sondern alle. Alle, die darüber gelacht haben und die nichts gesagt haben und so weiter und so fort. Ja. Inzwischen ist die Staatsanwältin in Berufung gegangen, hier ist die Strafe für Winkler nicht hart genug. Was ist sie nur für ein Mensch, muss man sich zwangsläufig fragen. Meine Antwort wäre, die Staatsanwältin und die Richterin sind Menschen, die ihre Menschlichkeit hinter einer toxischen Mischung aus Unwissen, Unwillen und Prinzipienreiterei versteckt haben. Sie sind Teil des Problems. Nee, Sascha, die haben sich ganz genau an die Buchstaben unseres Gesetzes gehalten. Und was auch immer an mildernden Umständen dafür geschrieben, sie haben ihnen einen Deal angeboten, das hast du selber geschrieben. Er hätte den auch einfach erstmal annehmen können und gucken können. Vielleicht hätte er irgendwo einen Job gekriegt. Vielleicht ist unter den vielen Leuten, die jetzt mitheucheln, jemand, der ihm eine Chance gibt. Und wo er irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendeinen Job am Fließband oder so, irgendwas, was er machen kann und hat sein Auskommen. Aber halt, das jetzt an der Justiz und vor allem auch an diesen beiden Personen persönlich festzumachen, finde ich untere Schublade. Ja, das war praktisch der Kontra-Journalist. Und ich habe jetzt hier nochmal als nächstes eine Quelle. Da hat ein Blogautor sich die Mühe gemacht, einen offenen Brief an Sascha Lobo zu verfassen. Ich werde da jetzt nicht groß draus vorlesen oder so, aber wer sich mit der Geschichte halt gar nicht auskennt und liest den Sascha Lobo Artikel, der kann dann hier wie auf gamergateblog.de halt mal lesen, was die Leute denken, die da wirklich drin sitzen halt. Ja, komische Geschichte, aber wenn wir nochmal zurückdenken, auch an Gamergate halt, ja, da ist es völlig egal, wie viel die Medien lügen, da ist es völlig egal, welche Geschichten die Medien verbreiten, wen sie da zu einem Monster stilisieren und wen sie dann noch weiterhin mit ihrer großen Reichweite treten. Aber hier ist natürlich eine Grenze überschritten. Hier ist das Martyrium eines Menschen mitten in Deutschland, der am Tag nach seiner Verurteilung einen Stream gemacht hat und allein in dem Stream 1.000 Euro an Spenden reingeholt hat. Also selbst, ich meine, da muss doch der Sascha auch mal drüber nachdenken, wie viel Publicity und wie viel Geld bringt ihm der ganze Unsinn. Und es gibt ja schon eine Gruppe von Leuten, die sagt, man muss ihm so viel Geld spenden, dass er es den Hatern zeigen kann. Ich bin gespannt, Mallorca-Staffel so auch kommen kann. Ja, das einfach nur als Hinweis, dass es da auch Texte aus der anderen Richtung. Ja, ich hätte hier den Herr Leifels nochmal dazu genommen, der jetzt hier sagt, erstaunlich, wie jetzt alle auf das Thema Drachenlord aufspringen, Niegemeier, Sascha Lobo, die Online. Im November 2016, also vor 5 Jahren, habe ich das erste Mal ausführlich bei Rainer Winkler Haterkultur, weitere Opfer und das Versagen von Justiz und Politik berichtet. Seit meiner Berichterstattung habe ich mich öffentlich kaum noch zu dieser Thematik geäußert. Jetzt habe ich mich entschieden, doch ein paar Sätze zu schreiben, ob Rainer Winkler Schuld an seiner Situation hat oder nicht, ist für mich völlig irrelevant. Spannender sind für mich andere Fragen. Warum schaffen es die Strafverfolgungsbehörden immer noch nicht, dem perversen Hassmob etwas entgegenzusetzen? Weil sie nicht wollen. Weil sie nicht können. Die Gesetze sind ja alle da. Verfahren werden fast alle eingestellt. Wollen wir in einer so asozialen Gesellschaft leben, die Menschen anonym im Internet fertig macht? Es ist völlig verantwortungslos, wie die Lokalpolitik in Emskirchen durch Nichtstun auffällt. Wo sind die Menschen mit Courage? Und so weiter und so fort. Und das ist ja das Ding, wo der hinterher dann, der Rainer Winkler dann meinte, dass, war der nicht dann in dieser Talksendung hier von dem Newstime oder wie der heißt und hat gesagt, dass er da nicht gefilmt werden wollte und so von dem Leifels. Und in seiner Doku sieht man ja auch den Ausschnitt, wo er dann da sagt, nee, ich will nicht hier dran teilnehmen und so. Aber er hat ihm immerhin einen Statisten geschickt, der ihm eine Switch geschenkt hat. Doch auch was okay. Ja, das war der eine, der da kam, oder wie? Das war dann Statist, ja. Ja, ja. Ja, die Saga ist aber noch nicht vorbei, ne? Weil der ist zwar verurteilt worden vorm Amtsgericht, aber jetzt kommt das Landgericht und sagt, nee, nee, nee, lieber Herr Drachenlord, 2 Jahre ist nicht genug, wir wollen eine höhere Freiheitsstrafe für Sie. Ja, und inzwischen wird das Landgericht Nürnberg-Fürth jetzt ein Staatsanwalt am Landgericht Nürnberg-Fürth hat den Bewährungsprozess, die Berufungsprozess angestoßen und daraufhin hat der Anwalt vom Rainer Winkler sich auch direkt drangehangen. Das heißt, es wird nochmal einen lustigen Prozess geben, wo die Staatsanwaltschaft schon im Vorfeld gesagt hat, nee, nee, nee, nee, nee, die Freiheitsstrafe ist uns zu gering, wir wollen eine höhere Strafe haben. Und natürlich wird der Anwalt vom Rainer Winkler versuchen, was anderes rauszuholen. Was ich mich in dieser ganzen Angelegenheit frage, warum hier, ich weiß jetzt ja nicht, wie viel davon nicht öffentlich gemacht wird, aber wie viel psychologische Gutachten beziehungsweise Anordnung von psychologischen Gutachten hier erfolgt sind beim Rainer Winkler, weil das ja im Endeffekt eine Sache ist, die sogar vielleicht zu seinen Gunsten ihm helfen könnte, eine geringere Strafe zu bekommen. Und keiner spricht darüber und in keinen Artikeln steht irgendwas dazu. Es geht immer nur um Haftstrafe, aber keinerlei andere Anordnung von Zwangsmaßnahmen, die er sonst noch geben kann. Ne? Ja, hier haben wir wieder mal. Ja. Hier haben wir wieder mal ein Kapitel aus der ewigen Bot-Saga. Hier geht es um Accounts, die der englischen, was ist das, diese Prinzessin, nee, irgendwas. Ja, Meghan Markle, die Frau von dem anderen Heini da. Die haben die geärgert, so wie den Drachenlord im vorigen Beitrag. Und Twitter hat eine Untersuchung durchgeführt und es konnte nicht festgestellt werden, dass es irgendwie widespread Coordination, also weiterverbreitete Koordinierung gegeben hätte. Genauso wenig konnte Twitter den Einsatz von Bots verifizieren und hat sogar in seinem Statement darauf hingewiesen, dass Bots auch, dass dieser Begriff oft missbraucht wird und manchmal auch einfach nur bedeutet, dass der Gegenüber eine Meinung hat, die einem nicht passt, was ich sehr lustig fand. Aber sie haben zumindest irgendwie eine Gruppe von Menschen getroffen auf Twitter, in der einer gesagt hat, komm, hier, schreib auch was Böses über Meghan Markle. Also einen haben sie gefunden, bei 144.000 Tweets. Einen, der wollte eine widespread Coordination anfangen, ich bin sicher. Aber richtig funktioniert scheint es nicht zu haben. Ja, Botnetze, ne? Ist da ja. Und ganz schreckliche koordinierte Attacken. Ja, hier kommen wir zu einer traurigen Geschichte aus Großbritannien. Da gibt es wohl in letzter Zeit, jetzt wo die Clubs offen sind, öfter Fälle von Mädels, die K.O.-Tropfen kriegen. Es hält sich wacker die Legende davon, dass sie mit Spritzen verabreicht werden zum Teil. Ich meine, es hätte so eine Craze schon mal gegeben, irgendwie in den 80ern, aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wie das war. Aber das Ding ist, Mediziner sagen, das ist fast unmöglich, halt die Injektion von so einer Dosis K.O.-Tropfen, die du brauchst, dass du die wirklich reinkriegst, ohne dass jemand das in dem Moment erstmal merkt. Ja. Die haben natürlich den Nachteil, dass man vieles vergisst, diese Dinger, und nicht mehr weiß, was man in der Zeit dazwischen gemacht hat. kann einem natürlich dann verloren gehen, so ein Detail. Aber bittere Geschichte, weswegen ich den Artikel hier mitgebracht habe, ist der letzte Absatz. Also es ist eigentlich ein erfreulich neutraler Bericht, sage ich jetzt mal. Wenn man schon an die Taz denkt, hat man ja schon ein bisschen Angst. Also sachlich, Fakten und so weiter und so fort. Also das mit dem Injizieren, das, was ich eben erzählt habe, dass Mediziner das bezweifeln, das habe ich nicht aus dem Artikel, habe ich aus einem anderen Artikel zu dem Thema. Und es geht um eine Boykottinitiative gegen die Clubs. So, die Mädels bleiben zu Hause, wir gehen da nicht hin, es ist uns zu gefährlich. Aber der letzte Absatz. Kommt dann wie aus dem Nichts, kommt dieser letzte Absatz von der linken Flanke. Solange das Patriarchat Bestand hat und das Auftreten einzelner Menschen so aggressiv ist, dass sie sich sicher genug fühlen, um Frauen ohne Zustimmung Drogen zu verabreichen, bleibt weiterhin Vorsicht geboten. Das Patriarchat. Weil die Väter wollen, dass sie ihre Töchter K.O.-Tropfen bekommen und die Brüder wollen das und auch der Onkel oder der Bekannte, ihr Lehrer will, dass sie K.O.-Tropfen kriegt. Oder wie genau soll ich das auslegen mit dem Patriarchat? Das ist so wenig fassbar für mich, Nicole Opitz, Redakteurin. Ja, also ich finde ein guter Artikel bis auf diesen unsagbaren, warum musst du das da rein? Was ist falsch mit dir? Und hat ja auch einen Lösungsansatz, sowas wie Clubs nur für Frauen oder sowas? Nö, nicht wirklich. Sie berichtet, aber es ist ein sachlicher Bericht über die Vorkommnisse, also das muss man hier schon lassen. Ja, ich denke mal, im Kommunismus wäre das alles nicht passiert. Dieser Artikel hier ist eigentlich von Mammon gewesen, ich habe ihn aber auch gelesen und kein Mann ist unbeteiligt, könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon vorstellen, in welche Kerbe das hier schlägt. Der Autor ist der Text ist ein Auszug aus dem Buch von dem Autor Mensch, Mann, was ist los in Männerseelen? Und was da los ist, ist, dass dieser Autor hier ein bisschen Spaß mit Zahlen hat und die so lange durch hin und her biegt und dreht, bis sie irgendwie gruselig klingen, um dann halt zu attestieren. Also es gibt hier den Begriff Femizid in diesem Ding. Haben wir ja schon häufiger drüber geredet. Und auch wenn das jetzt für die Leute hier, für die Männer irgendwie unangenehm wäre, sollten die sich laut diesem Autor hier bewusst machen, dass sie ja auch eine Rolle spielen und tralala und blabla, wo ich dem Herrn halt sagen muss, so, ey, dann kastrier dich doch einfach oder schließ dich weg, wenn du meinst, dass du so gefährlich bist für die Leute. Ich bin es auf jeden Fall nicht und ich lasse mir es auch nicht unterstellen und ich finde es widerwärtig, diesen Quatsch, der hier betrieben wird, dieses Aufbauschen, diese Zahlengeschichte, dieses Ding, dass man einfach sagt, 25% der Leute sind Opfer von häuslicher Gewalt, ja, wenn man die Schubserei da wieder mit reinrechnet oder so. Und das soll natürlich wieder die ganze Gesellschaft wieder schuld dran sein, alle Leute und überhaupt und so weiter. Aber das ist alles hier nicht Pauschalisierung oder Zuspitzung oder Spaltung oder irgendwas. Nee, das ist ganz wichtige analytische Arbeit, die uns alle, unser Zusammenleben verbessert. Und Bundeszentrale für politische Bildung hat hier ein neues Buch rausgegeben in ihrer Schriftenreihe Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Was bedeutet Männlichkeit? Warum verbinden wir mit dem Begriff immer noch mit Führungsansprüchen, Aggression oder Gewalt? Welche Rolle spielen Biografie und Sozialisation im Selbstverständnis von Männern? J.J. Bola, denke ich mal, so heißt er wahrscheinlich, zeigt, dass nicht erst MeToo den Diskurs über Männlichkeit befeuert hat. MeToo! Irgendwelche Leute in Hollywood, ganz oben, paar Leute, die da irgendwie in so einer Position sind und in so einem Gewerbe, wo Oberflächlichkeiten irgendwie wichtig sind. Scheiß MeToo! Hat jetzt, ja, Bewandtnis für alle Männer, ja, genau, ganz wichtig. Chris, vergiss nicht, in der gleichen Reihe sind Stokowski und Jacobi Farah erschienen und Schick, glaube ich, auch. Also mach dir einfach keinen Kopf. Ja, aber es ist ja nur unser Steuergeld. Und ich halte das auch für gefährlich. Also, weil sie immer davon reden, was alles diese schlimmen Sachen sind, die Leute irgendwie gefährden oder so, sowas. Man den Leuten das direkt einredet, den Jungs und so, dass das alles nur schlecht und falsch ist und ja, man sich da irgendwie von losmachen kann. Von, ja, es ist grauenvoll. Also, und ja, es. Und was sie dann da immer meinen, ich glaube, anderswo wurde das dann auch bei Instagram oder so, wurde das dann auch irgendwie verbreitet mit, ja, irgendwie so, war es irgendwie anders formuliert, eher so als Perspektive oder so, als ob man das irgendwie dann überwinden könnte. Und dass man ja nicht muss oder so. Oder warum müssen die immer noch, hieß es da irgendwie nicht so, warum bedeutet das dies? Und da denke ich mir auch wieder so, ja, die Leute müssen doch überhaupt nichts. Das ist doch so, dass sie nichts müssen. Und jeder kennt, glaube ich, auch haufenweise Männer, die ja, die jetzt nicht so macho-mäßig unterwegs sind oder so, oder die eher still sind und so weiter und so fort. Und ja, jeder kennt auch genauso viel von denen, die dann entweder homosexuell sind oder ja, oder halt Probleme haben, ne? Weil diese modernen Frauen, die dann diese Männlichkeit da nicht brauchen, um das irgendwie attraktiv zu finden oder so, die, auf die könnt ihr nämlich auch lange warten, die könnt ihr euch auch nicht bauen. Die Heinis. Ja. Politische Bildung. Ja, das war der andere Artikel von Abel, den OPEX nicht Ja, gefunden hat. den habe ich aber vorhin kurz mal Okay. angerissen. Das geht halt um hier sind Spoiler für einige Filme drin, James Bond und den neuen Eastwood, deswegen werde ich daraus nicht vorlesen, groß. Aber es gibt einen Absatz dann hier. Männlichkeit, so ließe sich auch mit der Soziologin Silke Scholz sagen, ist nicht nur in der Krise, sondern sie braucht die Krisenkategorie sogar, um sich selbst zu erhalten. In ihrem Aufsatz Krise der Männlichkeit oder Wandel männlicher Herrschaft schreibt Scholz, Männlichkeit ist eine Art Bewährungskategorie, die durch Überwindung von individuellen Krisen immer wieder aufs Neue hergestellt werden muss. Ganz neu auf der Bühne der Männlichkeiten, so ließ es sich weiterspinnen, stehen heute die Unternehmensberater und Hipster. Ihre vielleicht passende Ausdrucksform finden Sie in den Körpern von Timothée Chalamets und Adam Driver. Vielleicht ist der trendige Topos von der Krise des Mannes also nichts anderes als ein Deckmantel, den Progressive und Konservative sich gleichermaßen umlegen, um weiter Geschichten über Männer erzählen zu können. Der Mann ist tot, es lebe der Mann. Und jetzt singt uns jemand ein Lied. If you're cis and you won't date trans folks, you're transphobe. Oh je. Now if that made you mad, maybe it's your prejudices that you need to probe. No matter the reasons you've got, you're reducing us to when we disrobe. And that kind of thinking ain't sophisticated, it's more like microbes. I know you think you've got good reasons, maybe you do. Trauma's real, it's hard to heal, I'd never say that that isn't true. But transphobia's transphobia, and you won't get a pass when we're through. We're human beings, not sex organs, cis lesbians, I'm talking to you. If you're cis and you won't. Ja, also. Das hat der Mann wirklich sehr schön einstudiert. Aber ich finde es so krass, also all der Cringe und all das, aber dieser letzte Satz oder vorletzte Satz: You won't get a pass when we're through. Ich sehe die Guillotinen schon irgendwo stehen. Einfach der erste Satz an sich war schon genug. So, ja, ich weiß, aber aber ja, es wird schlimmer. Das ist die übliche Propaganda und das übliche, du darfst nicht mehr selber entscheiden, wo du was reinstecken willst und so, kennen wir alles. Aber dieses You won't get a pass when we're through, das ist so geil, weil es einfach die Maske rutscht für diesen kurzen Moment. Und er findet sich so geil, oder sie oder was auch immer, findet sich so geil dabei, dass das Verrutschen der Maske zugelassen wird. Ah, ja. Wunderbar. If you sis and you know it, clap your hands. Ja. Mich erinnert das an den San Francisco Gay Men Orchestra Song. We're coming for your children. We'll convert them all. Hast du gerade San Francisco gesagt? Something Frisco. Ja. When you're going to something Dingsbums Frisco. Make sure to bring a poop bag. Trans Francisco. Und sei immer krankenversichert. Ja, die Barmer hat hier ein Aufklärungsvideo, ein ja ganz gelungenes Aufklärungsvideo eigentlich. Aber es ist transphobisch auf jeden Fall, wie wir ja schon sehen, denn sie sagen, denn Frauen sind keine Männer und Männer sind keine Frauen. Upsi, keine Person mit Uterus bei euch, Barmer? Na, auf der Webseite übrigens habe ich nachgelesen, da steht auch so, da wird auch divers mit erwähnt, so explizit so, ja. Aber im Werbespot ist das alles genau, wie es da halt eben steht mit Untertiteln. Genau, und es geht hier halt so eine Kampagne von der Barmer und es geht um unterschiedliche Symptome von Krankheiten. Das ist ja schon länger ein Thema gewesen, hier ist übrigens diese Ariane Alter mit dabei. Aber ja, die haben sie halt als Mietmauer hier mal für was Anständiges irgendwie gefunden. Ja. Und was sie auch sagen, ist, dass Männer auch Brustkrebs bekommen können. Das stimmt. Ne? Das stimmt auch. Und gibt es auch keine gratis Vorsage dafür. Männer kriegen Brustkrebs und frühen Herzinfarkte. Auf der Webseite steht auch noch, dass Männer unterdiagnostiziert für Depressionen sind und also auch weiteres so Zeug, was eigentlich schon ganz angenehm ist zu lesen. So. Die Aktion selbst ist eigentlich auch ganz geil. Das ist noch nicht erwähnt, da am Anfang die Plakate. Da steht nämlich drauf, dass Frauen haben keine Gleichbehandlung verdient. So, und dann Hashtag Ungleichbehandlung. Wir haben explizit Frauen gesagt auf dem Plakat so und im Endeffekt, wie ich es gerade zitiert habe, so. Es fühlt sich halt einfach so surreal an, wie so eine Trollaktion von 4chan, weißt du, wie dieses It's okay to be white, weißt du? So, es ist schon ziemlich clever von den Leuten, die es gemacht haben. Die Gleichbehandlung von Männern und Frauen einfach von allen muss aufhören. Ja, genau. Da ist halt im Endeffekt auch Äquivokation, also Mehrdeutigkeit von Sprache verwendet so, aber in dem Sinne, dass halt Behandlung, so medizinische Behandlung, weil Männer und Frauen verschieden sind, so biologisch. Was allein eben zusätzlich halt auch dieses, wie Chris gesagt hat, voll nicht politisch korrekt ist. Scheinbar kommt der Spot aber gut an. Der ist vor 5 Tagen rausgekommen, 500.000 Aufrufe. Also zumindest verbreitet der sich. Da hat schon jemand drüber geschrieben, nehme ich an. Ja, aber der hat 26 Likes und 3 Dislikes. Wo sind die anderen Interaktionen, frage ich mich, keine Ahnung. Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, das liegt daran, weil das Ding als bezahlte Werbung auch vor Videos läuft. Okay. Ja. Ich habe das nämlich auch so entdeckt gehabt. Ich habe das eingesendet. Ich habe da einfach nur so Werbung gesehen gehabt, habe sie mir zu ändern geschaut. Schon von Anfang an habe ich es gefeiert. So, ist ganz interessant, ganz lustig so. Ja, und hier haben wir die die Lilly heißt sie, glaube ich, von den Piraten in Leipzig, will ich sagen. Ich glaube. Da steht auf jeden Fall Sachsen unten in der Ecke. Und die war da auch mal, glaube ich, Stadtabgeordnete. Und kenne ich schon seit einer ganzen Weile, ist also schon seit Ewigkeiten in der Piratenpartei. Und wurde jetzt hier geblockt von den Queeraten. Das war ja quasi so die Abteilung, wo auch mal Ali Utlu der Vorsitzende von war. Die mit den LGBT-Themen, die dann irgendwann LGBTIQ+, LMONP, keine Ahnung wie was wurden. Und wie wir hier sehen, haben sie da auch jetzt an die Fahne noch diese Trans und Braun und Schwarz Balken mit dran gemacht, weil Braun und Schwarz natürlich auch ein Geschlecht sind. Und Ja, auf jeden Fall schreibt sie hier, also sie ist auf jeden Fall, ihr kann man gut folgen, sie ist eine vernünftige, war auch bei diesen Ultra-Progressiven jetzt nicht dabei und ja, sie schreibt hier halt, Fun Fact, bin Mitbegründer der AG, also die AG Queeraten, ich glaube, sie ist lesbisch, hat sie mitgegründet, weil sie ja auch schon ewig in der Piratenpartei ist und die haben sie jetzt geblockt. Wahrscheinlich auch transphob oder sowas. Weil sie auf jeden Fall so einen Blödsinn da nicht mitmacht. Ja, fand ich ganz bemerkenswert. Die Piraten, wer es nicht weiß, das war mal eine kleine Partei. Die war 15%, hatte in der Sonntagsfrage. Das war doch eine Gruppe von einäugigen Holzbeinern, ne? Ja, genau. Ja, Amerika ist da weiter, was das angeht. Die requirieren für diese AGs schon früher. Die Broward School takes elementary students to gay bar. Das Foto sind doch hier die Sowjets in Berlin, oder? Ja, damals auf dem Reichstag oben. Oder es kann auch Iwo Jima sein. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es da einen Laden, der heißt Rosie's in der Gegend und das ist ein LGBTQ-Hotspot. In der Gegend da und dort kommen die jungen Menschen dann hin, um im Grundschulalter bereits über die Vorzüge der LGBTQ-Kultur oder was auch immer aufgeklärt zu werden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können die Kinder da, wenn sie lesen können, können sie die Namen der Drinks lesen wie Naked Sweaty Lovin', Beat Your Brains Out, Ivana Hooker, Young Ranch Hand und so weiter und so fort. Ja. Die Schulen haben sich bisher leider nach dem Artikel nicht dazu geäußert. Kommen wir nun zu einem Rückgriff auf die letzte Sendung. Du kannst das vielleicht ein bisschen hochscrollen, damit die Leute das Bild sehen, während ich was erzähle. Wir hatten letzte Woche einen Artikel, ich weiß gar nicht, war der aus der Zeit oder wo war der? Das ist schon 2 Wochen her, oder? Ist das schon 2 Wochen her? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Kommt mir so vor, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging es in dem Artikel um den neuen Asterix. Asterix und der Greif ist jetzt die Woche erschienen. Und da hieß es, ja, also die treffen auf die Amazonen. Und die Amazonen machen eigentlich alles. Und Asterix und Obelix sind eigentlich mehr so halt in den Hintergrund gerückte Nebenfiguren. Während die kräftigen Frauen halt das Regiment übernehmen und so weiter und so fort. Und dann gab es auch im Chat ein bisschen hin und her diskutieren. Und ich habe halt gesagt, ich gucke da rein und dann entscheide ich, ob ich mir einen Kauf. Und ich muss sagen, es gab einen Gag auf der ersten Seite, der mich gleich völlig überzeugt hat. Sehr lustig. Cäsar sagt zu seinem Gelehrten halt, ja, du hast mich damals auch überzeugt, im Gallischen Krieg zu schreiben, in Germanien gäbe es Einhörner. Das hat mir viele kritische Kommentare auf den Foren eingebracht. Da war ich eigentlich schon gekauft, um es zu kaufen, weil das ist genau der Humor, den ich von Asterix erwarte und genau der Humor, der mir darin Spaß macht. Und was soll ich sagen, ich habe es nicht bereut. Es ist keine Spur davon, dass die Amazonen in irgendeiner Form Asterix und Obelix die Initiative wegnehmen. Im Gegenteil, die Amazonen haben nur eine Lösung auf alles und das ist, greifen wir es an. Und Asterix muss mehrmals als der Kopf der Organisation da halt eingreifen und muss sagen, nee, lass uns das mal lieber anders machen, das ist gefährlich. Es ist eine schöne Auflösung drin, es ist, sind tolle Bilder drin, also so ein bisschen halt, ich denke mal, es soll so ein bisschen Richtung Russland halt rein sein, irgendwo so eine Mischung aus Sibirien und am Schwarzen Meer, wenn es sowas gäbe, aber und die Amazonen, also wenn man diesen Artikel von der letzten oder vorletzten Sendung liest, könnte man meinen, das seien halt alles irgendwie so hier seitenkahl rasiert und queer und kein, nee, sind sie eben nicht, sie sind, sie tragen Bikini-Scale-Rüstungen im Endeffekt. Plattenrüstungen, die aber nichts verbergen, was irgendwie obenrum passiert. Boah, zeigt das nicht der Sarkisien, ja. Ja, ganz schlimm. Also diese Heldinnen und dieses Ding aus dem Artikel und dieses ganze Gender-Ding ist da überhaupt nicht in der Form drin. Ja, die Männer machen die Hausarbeit und haben lustige Namen. Darüber lacht Obelix auch. Obelix ist halt nicht der Hellste. Aber es ist ein Asterix und sicher auch kein schlechter. Also mir hat er großen Spaß gemacht. Idefix darf mit den Wölfen heulen. Ja, so viel dazu. Also der Artikel ist einfach von jemand geschrieben worden, der wollte das so sehen und wollte diese Schlagzeile und wollte diesen Klick. Und er hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja, ich habe noch nicht ganz durchgelesen, aber ich finde es auch ganz gut. Es ist auch ein sehr typischer Asterix-Stil. Es gab ja einige, die waren jetzt etwas moderner. Ich finde den, der fühlt sich irgendwie nostalgischer an, für mich, ja, vom Stil her, was seltsam ist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht so weit drin, dass ich es abschließend beurteilen kann, aber es gefällt mir bis jetzt auch sehr gut. Ich habe mir den geholt, dann habe ich ihn mir abends mit ins Bett genommen und zelebratös beim Schein der Lampe einmal komplett durchgelesen. Also, mir hat's groß. Ich glaube, dieses Reiseformat macht diese Nostalgie auch aus. Weißt du, das ist so bekanntes Terrain für Asterix. Keine Ahnung. Aber nur als war ein langer Nachtrag, aber war im Endeffekt ein Nachtrag zu. Da fand ich den Film mit Gérard Depardieu viel schlimmer. Ja. Ja, und hier haben wir die vom Anfang versprochene Auflösung der Geschichte, wie das laufen kann, wenn Rechtsextremismus zu einem größeren Problem aufgeblasen wird, als es in Wirklichkeit darstellt. Wir sind in Charlottesville, Virginia. Da sind demnächst Gouverneurswahlen. Und wir erinnern uns, Charlottesville war Schauplatz dieser Unruhen, als da dieser Marsch von der Alt-Right war, wo der Typ auch diese eine Aktivistin tödlich verletzt hat und wo es insgesamt halt nicht gerade angenehm zuging. Und da sind halt diese sogenannten Tiki-Torches, diese hawaiianischen Fackeln praktisch, die waren da auch prominent zu sehen. Und jetzt ist also der republikanische Kandidat Young, war das Young oder hieß er noch weiter? Ich habe die Namen gerade aus dem Kopf. Glenn Youngkin heißt der republikanische Kandidat. Und der ist hier, sieht man seinen Bus auf dem Foto. Und davor stehen halt fünf Leute, die so aussehen wie die Alt-Right-Demonstranten vor ein paar Jahren mit diesen Tiki-Torches, um zu zeigen, dass praktisch auch die Alt-Right hinter den Republikanern steht und ihren Solidarität zu bekunden. Die sehen eher aus wie die Leute von dem Video 444. So sehen die eher aus. Ja, das Ding ist, inzwischen sind die, glaube ich, alle identifiziert. Das sind alles Demokraten. Das sind Leute, die mit diesem Project Lincoln in Verbindung stehen. Die Leute haben auch alle, nach und nach sind die Twitter und Instagram und alle Accounts von diesen Leuten verschwunden, so schnell es ging, als dann langsam der Stein ins Rollen kam. Ihr habt also eine demokratische Splittergruppe praktisch die Nazis gelabt, um den republikanischen Gouverneurskandidaten schlechter aussehen zu lassen. Aber wenigstens haben sie da einen Schwarzen dabei. Das repräsentiert die Republikaner auch ziemlich gut. Also. Und eine Frau. Ja. Das ist eine False-Tiki-Torch-Aktion. Ja. Aber ich finde es schon krass, dass, wenn du doch das Gute im Rücken hast, und die überzeugenden Ideen und all das, warum brauchst du dann solche Taktiken? Inzwischen hat halt dieses Project Lincoln auch praktisch die Verantwortung übernommen, so ein bisschen wie bei uns halt Peng oder Zentrum für politische Schönheit. Das sei halt natürlich alles nur Satire und Zeigen. Vielleicht verstehst du das falsch und das ist eigentlich so eine A Cappella-Band und das sind keine Tiki-Torches, sondern ihre Mikros und die singen da gleich so. Dann müssten sie aber bisschen anders gekleidet sein, Barbershop-mäßig. Ja, und hier habe ich nochmal den Herrn Rösler. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch. War ja mal unser Vizekanzler. Und nachdem er dann aus dem Bundestag ausgeschieden ist, oder ausgeschieden wurde 2013, hat er sich ja dann zum World Economic Forum erstmal begeben, für die gearbeitet und jetzt ist er Honorarkonsul von Vietnam geworden in der Schweiz. Also wirtschaftliche Zusammenarbeit von Vietnam und der Schweiz da irgendwie voranbringen, macht der gute Mann jetzt. Und Vietnam dann wahrscheinlich auch, weil er ja daher stammt, aber ja, also ursprünglich, wie es immer so schön heißt, wenn sich Leute drüber aufregen, im Endeffekt hat er da ja aber, soweit ich weiß, keine Erinnerungen mehr daran, da gelebt zu haben. Und ist ja komplett in Deutschland aufgewachsen und so, war Vizekanzler. Und Vietnam ist ja jetzt auch nicht gerade eine demokratische Hochburg. was auch der Grund ist, warum er da ja im Endeffekt nicht leben konnte. Und ja, unter diesem Gesichtspunkt verstehe ich das ehrlich gesagt nicht so. Also warum man da sich jetzt um... Also das ist wahrscheinlich dieser Wunsch, dass ja mit, was ja viele Leute meinen, dass mit ja mit einfach nur Handel treiben dann sich die Öffnung dem Westen gegenüber beziehungsweise Adaption von unseren Werten oder so dann irgendwie einstellt. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht so so lange, wie ich mir das jetzt anschaue und das ist Weltgeschehen, kann ich das auf jeden Fall nicht bestätigen, dass das so funktioniert. Und das haben wir auch in China gesehen mit dem Abkommen, was da letztes Jahr, glaube ich, gegeben hatte. Oder war es dieses Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, noch nicht so lange her, oder? Und was ist da passiert? Ja, im Endeffekt haben sie da jetzt alle möglichen Sachen ausgeschlossen. Und da hatten wir ja diesen größeren Artikel vom österreichischen Fernsehen war es, glaube ich, wo sie da ja auch geschrieben haben, dass hier der große Führer da sich jetzt in Stellung bringt für eine lebenslange Amtszeit und dass die Leute mehr lernen, was für ein toller Typ er doch ist und ja, noch mehr Einschränkungen von Kunst und Kultur und so, Gleichschaltung, chinesisches Zeug. Und ja, also irgendwelche, nur weil wir mit denen Handel treiben, heißt das so lange nicht, dass sie da irgendwie meinen, dass sie da irgendwas aufnehmen sollten an Demokratie oder Freiheit oder so. Ich habe früher gern das erste Battlefield Vietnam gespielt. Ich erinnere mich noch. American, you will die alone in your foxhole. Surrender to the Vietcong. Ach, ist er eigentlich noch bei der FDP? Ich glaube schon, ja. Der war ja auch bei der FDP in Hannover. Ist das denn miteinander zu vereinbaren? Ist ja alles ein bisschen kompliziert. Dass er jetzt, Macht, der war ja eine Zeit lang in New York, hat für die Chinesen gearbeitet. Ach, und jetzt ist er in der Schweiz als Schweizer und repräsentiert Vietnam in der Schweiz. Nee, ich glaube Schweizer ist er nicht, ne. Aber er also hat halt Deutscher in der Schweiz... hat er die doppelte Staatsbürgerschaft? Ich glaube nicht, nee. Alles glaub, ist nur Deutscher. Ich glaube, er ist nur Deutscher. Aber er hat in der Schweiz gelebt. Jetzt nee, der ist Honorarkonsul in der Schweiz. Ja. Ja, von Vietnam, so. Okay. Ja. Scheinbar. Ja, genau, ja. Der Herr Rösler. Na gut. Das war's für heute. Mit diesem gruseligen Bild kann man sich verabschieden. Das Bild sieht aus, als würden die da jetzt gerade so ihre Sticker-Alben austauschen. Welche Pokémons hast du schon, Sohn? Ich habe Michael Schumacher. Ich habe das weiße Pokémon-Buch und du nur das rote. Ich habe die ganze KP vollständig eingeklebt. In dem weißen Buch sind alle Pokémons aus Schokolade, in deinem aus Reis. Trick or treat, sage ich dazu. Und guck mal, der Röster hat eine Uhr an. Die Zeit ist gar nicht weiß. Also der Price sagt dazu Trick or treat, ich sag dazu Lick und Lied. Lick or, oh. Das ist aber Cultural Appropriation. God damn Mongolians! Cultural Appropriation! Oh mein Gott, jetzt geht's mal los hier. Es oh war Gott. Nie vorbei, Chris. Ja, also da gehen wir besser alle in den Wald, ne? Und sagen Halloween, genau. Das wollen die Weltlaumaffen. Oh. Unser Zuhörer Wigo sagt gerade, das war übrigens die 300. Ausgabe der Weltraumaffen ohne Sonderstreams. Wenn du da recht hast und richtig gezählt, Wingo, dann herzlichen Glückwunsch an uns alle, würde ich sagen. Wunderbar. Denk bitte immer dran, dass wir euch zu einer sehr seltsamen Zeit in eurem Leben kennengelernt haben. Mm. Ja, im Wald. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und archiviert den ganzen Rest auf der safespace.net. Mm. Denkt an das Knicklicht, ne, im Bücherregal, im virtuellen. Und zahlt Miete pro Kopf. Lasst es euch gut gehen. Der Safe Space hat euch lieb. Ja, und gendert euch auch nicht, also alles gut. Werwolf ist nur, wenn es der Mond macht. Au! Werwolf ist auf London. If you sis and you know it, clap your hands.